Mein Name ist Jonathan Rebes und ich bin ein ziemlicher Philosophie-Anfänger. Vielleicht so wie ihr. Aber genau wie ihr habe auch ich großes Glück, denn mein Bruder Micha, der ist das nicht. Jeden Monat bringt Micha uns eine neue philosophische Theorie näher. Wer ist dieser Kant? Wovon redet Judith Butler? Oder was ist eigentlich Liebe? All das musst du nicht extra studieren. Für das zumindest Wichtigste reicht manchmal auch ein einziger Podcast. Kapitel 1: Die fröhliche Wissenschaft. Hallo Jona. Hi Micha. Heute geht es um den Philosophen Friedrich Nietzsche. Den hatten wir hier an der einen oder anderen Stelle schon mal. Doch ich habe etwas Neues von ihm mitgebracht, beziehungsweise ein anderes Werk, auf das wir uns heute beziehen. Und das nennt sich Die fröhliche Wissenschaft. Im Gegensatz zu Also sprach Zarathustra, das ist doch so das Bekannteste, was wir vielleicht Ja, genau, das ist vielleicht das Bekannteste, das stimmt. Und das ist ein Werk, was auch in die Reihe der Bekannten gehört. Aber klar, Zarathustra, Also sprach Zarathustra, ist sicherlich das Bekannteste. Mhm. Jenseits von Gut und Böse könnten noch vielleicht der eine oder die andere kennen. Der Aufhänger so ein bisschen für diese Episode ist die Frage nach ein Gedankenexperiment letztlich. Und damit würde ich gerne einsteigen. Und zwar stell dir mal vor, du würdest eine Entscheidung treffen. Das tust du ja eh den ganzen Tag. Du hast dich heute entschieden, hierher zu fahren. Du triffst den ganzen Tag Entscheidungen. Ja. Jetzt jedoch, und das stellt ihr euch auch da draußen vor, was wäre denn, wenn ihr eine Entscheidung treffen müsstet, die ewig wäre, die sich unendlich oft wiederholt, die letztlich einen ewigen Status hat? Welche Entscheidung in deinem Leben würdest du treffen wollen, die genau diesen Mechanismus quasi beinhaltet? Das ist die übergeordnete Frage für heute. Die Frage nach der ewigen Entscheidung. Und was das für eine Entscheidung sein müsste, die man dann trifft, sozusagen? Ja, genau. Also welche, was für Eigenschaften sie haben müsste, sozusagen? Um erstmal reinzukommen, ist die Frage für dich, welche Entscheidung würdest du treffen, wenn sie unendlich oft sich wiederholen würde? Ja, es gibt ja schon so ein paar Entscheidungen, wo man zumindest vielleicht davon ausgeht, im idealen Falle, dass sich das auch in der Zukunft so fortführt, ne? Im Liebesleben beispielsweise so, ne? Wenn man jetzt sagt, na gut, das ist Quatsch. Wollen wir zusammen sein? Ne? So, dann gehst du ja erstmal davon aus, dass das vielleicht genau so eine Entscheidung ist. Man könnte sie sich so vorstellen, ne, wie jeden Tag aufs Neue, dass man sagt, auch heute will ich noch mit dir zusammen sein. So, und morgen auch und in 2 Monaten auch noch. So, und in 90 Jahren auch noch. Ne? So, das ist ja zumindest so die romantische Vorstellung, die, glaube ich, auch viele Leute da draußen haben, die ich auch habe, für die ich mich auch schon entschieden habe. Und ja, das wäre vielleicht so ein Beispiel dafür. Okay, also wäre deine Entscheidung, die du ewig oft wiederholen würdest, die Entscheidung, was eine Beziehung betrifft. Ja, ich hoffe, ich habe die Frage jetzt so richtig verstanden, dass so auch diese Entscheidung, es ist halt eine langfristige Entscheidung auch immer, ne? Also es ist vielleicht auch etwas, was man jetzt nicht, ich kann jetzt nicht sagen, ja, heute will ich mit dir zusammen sein, morgen will ich nicht mit dir zusammen sein, in 2 Wochen gucken wir nochmal, sondern das hat auch was mit meinem Gegenüber zu tun. Mhm. Deswegen, wenn ich da einmal sage, ja, ich hätte das gerne so, und das auch unbefristet und mein Gegenüber sieht das auch so, dann ist das ja auch eine Vereinbarung, jetzt mal ganz unromantisch gesprochen, die man da trifft, die dann ewig andauert und wo man nicht jeden Tag wieder sich, also man entscheidet sich dann immer wieder dafür. Man geht quasi gemeinsam davon aus, dass ich mich jeden Tag erneut dafür entscheide. Mhm. Und das ist nicht sowas ist, wo man mal sagt ja und mal nein, je nachdem, wie einem gerade so ist. Ja. Und das hat doch psychologisch mindestens 2 weitere Bedeutungen. Auf der einen Seite wäre doch diese Entscheidung dann für diese Beziehung etwas Beständiges, etwas, was einen Sicherheit gibt, etwas, was einen Kontrolle in seinem Leben gibt, auf der einen Seite. Mhm. Und auf der anderen Seite vielleicht auch etwas Beängstigendes. Du kommst dann nicht mehr hinaus, heraus, es bleibt für ewig, du musst das für ewig als das Wahre oder das Einzige anerkennen, du hast keine Möglichkeit der neuen freien Wahl, der freien Entscheidung. Es hat doch irgendwie dann Man schließt beides. Was aus. Man schließt etwas für ewig aus. Für immer. Genau, wenn man jetzt zumindest, das ist bei mir auch der Fall, von so einer monogamen Beziehung auch ausgeht, ne, dann schließt man erstmal alles nicht monogame, ne, dass man jetzt nicht mit anderen Leuten noch einfach so schläft oder ne, so, also das, da schließt man einfach viel aus dann. Ja. Andersrum, wenn du jetzt, weiß nicht, vielleicht in einer nicht monogamen Beziehung lebst, vielleicht so eine Dreiecksbeziehung oder so, schließt man auch wiederum was aus. Ne? Also irgendwas, eine Entscheidung zu treffen, heißt für mich auch immer, sich gegen andere Sachen zu entscheiden. Und das Besondere bei Nietzsche und bei den Gedankenexperimenten ist ja jetzt, und ich finde, das muss man, darf man nicht vergessen, es geht um diese Ewigkeit. Das ist halt crazy. Es ist nicht nur. Genau, so, es ist absolut krass. Ich habe es jetzt gerade so, und das ist vielleicht auch ein Beispiel. Das ist so ein gewohntes Beispiel, da redet man auch ganz normal drüber, aber wenn man sich's nochmal gerade ganz kurz vergegenwärtigt, zu sagen, mit dieser einen Person will ich jetzt den Rest meines Lebens verbringen, und man meint es wirklich ernst. Und kommst auch nicht mehr raus. Es ist dann getroffen und das ist dann ewig. Das ist krass, so, ne? Ja. Ja. Und letztlich ist es nämlich dann genau diese beiden Seiten mindestens. Diese Beständigkeit und Sicherheit und Kontrolle letztlich über das Leben dann oder über diese Konsequenzen, aber auch die Form der Angst, des nicht herauskommen Könnens und der Verlust der freien Wahl, letztlich Verlust von Autonomie, von Selbstständigkeit, weil in diesem Gedankenexperiment ist es ja so, ich entscheide mich dafür und ich komme da nie wieder raus. Es ist ewig. Und dann ist ja die Frage, unter welchen Bedingungen will man solche ewigen Entscheidungen treffen? Ja. Also was muss ich mitbringen, um genau so eine ewige Entscheidung wie die Partnerwahl, du hättest ja auch sagen können. Ich Job habe ich gerade auch dran gedacht. Das ist natürlich nicht ganz so. Ich hätte auch gedacht, dass du den Podcast natürlich als ewige Entscheidung, aber na gut. Jeder ja, hier kann man natürlich auch noch theoretisch rauskommen irgendwie, ohne dass jetzt das ganze Leben zusammenbricht. Ne? Also weiß nicht, wenn du jetzt sagen würdest in 10 Jahren so, Jona, jetzt hat sich Philosophy to go, hat sich vielleicht auch irgendwann mal auserzählt, würde ich zumindest weniger Heulkrämpfe bekommen, als wenn meine Freundin das sagt, sag ich mal so. Jetzt ganz kommt doch die Freundin an in 10 Jahren. Das stimmt natürlich auch, je nachdem. Was mir gerade noch als Beispiel einkam, ist natürlich auch sowas wie Berufswahl. Das ist nicht auf Ewigkeiten, ne, aber es fühlt sich manchmal so an, wenn ich gerade noch vielleicht auch sehr jung bin und erstmal überlege, will ich studieren? Will ich eine Ausbildung machen? Was will ich studieren? Das ist, wie gesagt, das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Gerade in der heutigen Zeit ist es auch, hat es immer viel was wieder mit sich neu orientieren, doch noch mal ein anderes Studium anfangen etc. auch zu tun. Aber es fühlt sich mindestens so an, als wenn man einmal sagt, okay, jetzt studiere ich Soziologie, weil ich will später Soziologe werden. Dann ist das eine Entscheidung, die man erstmal trifft auf zumindest eine sehr lange Zeit, wenn nicht sogar Ewigkeit. Ja. Und dann ist es, wie gesagt, spannend für Nietzsche, unter welchen Bedingungen man genau solche ewigen Entscheidungen zu treffen hat. Was muss man mitbringen? Mit welcher Haltung zur Welt muss man solchen Entscheidungen begegnen, die Idee einer Ewigkeit mitbringen? Das ist jetzt erstmal ein Gedankenexperiment, aber es verdeutlicht natürlich etwas. Also ob das jetzt die Partnerwahl, die Berufswahl oder auch etwas Banales, du hättest ja auch sagen können, meine ewige Entscheidung ist es jetzt immer Pizza zu essen, weiß ich nicht. Aber das muss ich mitbringen, welche Konstitution habe ich, um genauso eine ewige, sich immer wiederholende Entscheidung zu fällen. Und dann ist ja spannend, wie treffen wir überhaupt Entscheidungen? Was meint es, eine Entscheidung zu treffen und auf welcher Basis treffen wir Entscheidungen? Und das ist so ein bisschen das, was ich heute mitgebracht habe. Und da können wir jetzt gerne mehr hineintauchen, wenn du magst. Gerne, das klingt super spannend, weil Entscheidungen müssen wir alle die ganze Zeit treffen. Ja. Ich habe mir da bisher noch gar keine Gedanken drum gemacht, auf was für einer Grundlage oder was mir dabei so dann durch den Kopf geht irgendwie, vielleicht auch auf so einer Metaebene. Insofern bin ich gespannt. Ja. Nächste Kapitel nehme ich da mal an. Ne? Nein, wir sind noch drin. Und zwar, Jonas, sei mal nicht so schnell. Ich treffe hier die Entscheidung. Und es hat auch etwas mit unserer Existenz zu tun. Ne? Also Friedrich Nietzsche ist vielleicht auch so ein Vorbegründer, war jetzt kein Existenzialist. Wir hatten den Begriff aber hier schon sehr, sehr häufig verwendet. Aber damit ihr das so ein bisschen einordnen könnt, das geht so in die Richtung von so existenziellen Fragen. So richtig wichtig für unser Leben. Hat was mit Entscheidungen treffen wir. Es hat was mit deiner Existenz zu tun. Ganz, ganz genau. Und dennoch, auch wenn wir Nietzsche hier schon ein paar Mal hatten, ganz kurz vorgestellt. Nietzsche war Philosoph, 1844 bis 1900 gelebt, also gar nicht allzu lange. 1844 bis 1900. Ja. Ich wiederhole es nochmal, weil bei mir ist immer so Jahreszeiten, die kommen immer ganz schnell und ich kann mir sie gar nicht so schnell vorstellen manchmal. 1844 bis 1900. Okay. Und wichtige Begriffe, Werke, Dinge, die man Nietzsche zuordnen kann, ist so etwas wie, was du am Anfang erwähnt hast, also Sprach Zarathustra. Das ist ein sehr spannendes Werk, das liegt auch links von dir in dem Nebenraum. Wille zur Macht ist so ein Begriff und eine Begrifflichkeit, die man mit Nietzsche verbindet. Der Übermensch, aber auch so Denker wie Schopenhauer oder der Zerstörer Nietzsche, das sind alles Sachen, die man Nietzsche so zuordnen kann. Mhm. Und er ist jemand, Gott ist tot, vielleicht auch noch dazu erwähnt. Mhm. Und er war ein Denker, der viel kritisiert hat, viel Moraltheorien kritisiert hat, Religion kritisiert hat, Wissenschaft kritisiert hat. Hm. Wie gesagt, der Zerstörer. Und bisher, wir hatten bisher zwei Folgen zu Nietzsche, bei der einen Folge ging es mehr so um Moraltheorie, so Sklavenmoral und wie das so ist, ein Kamel zu sein und alles, was dazugehört. Das ist die erste, die ist schon bestimmt 4 Jahre klingt alt. Klingt erstmal crazy auch. Ja, genau, klingt erstmal crazy. Da geht es so ein bisschen mehr um, also Sprach Zarathustra. Und wir hatten uns mit dem Nihilismus beschäftigt. Das ist auch eine, ja, letztlich philosophische Strömung, der man Nietzsche zuordnen kann, wo es um so die Nicht-Existenz von Dingen geht. Manche sagen auch die Sinnlosigkeit. Und auch damit hatten wir uns schon beschäftigt. Wenn ihr da Lust zu habt, dann auch da gibt es schon bereits eine Episode. Heute hingegen geht es um die ewige Entscheidung. Das knüpft so ein bisschen daran an, ist aber, ohne dass ihr das andere gehört haben müsst, gut zu verstehen. Da bin ich mir ganz sicher. Cool. Und das Hauptwerk für heute ist die fröhliche Wissenschaft. Nietzsche war immer gut darin, schöne Titel zu finden für seine Werke. Klingt schon ein bisschen suspicious auch irgendwie. Ja, klar. War auch nicht beliebt zu der Zeit. Das gute Kita-Gesetz gibt's doch auch. Weißt du, es ist schon direkt so ein Framing, irgendwie die fröhliche Wissenschaft. Ja, okay. Ja, die fröhliche Wissenschaft hat sich auch, glaube ich, damals, als sie dann publiziert wurde, ich glaube 200 Mal oder so verkauft. Also quasi gar nicht. Wahrscheinlich hat er selber noch ein paar Exemplare mitgenommen. Ja. Also war nicht erfolgreich, aber hat dann im Nachhinein letztlich seine volle Wirkungskraft entfaltet. Okay. Und die fröhliche Wissenschaft ist spannend zu lesen, weil da auch so Gedichte drin sind, da sind Lieder drin, Aphorismen, also kleine abgeschlossene Gedanken. Tweets. Ja, genau. Oder früher. Ex. Ja. Und da haben damals schon die Wissenschaftler gesagt, warte mal, irgendwie fühlt sich das jetzt hier gerade gar nicht so wissenschaftlich an. Wo sind denn die 3 Standardkriterien? Die letzten 5 Minuten habe ich irgendwelche Lieder gesungen. Ich weiß gar nicht, was ist denn hier los? Genau. Das ist aber seine fröhliche Wissenschaft. Und da geht es um Erkenntnis, um Selbstüberwindung, um Kunst, um Glaube, um den modernen Menschen. Und für mich persönlich hat die fröhliche Wissenschaft so wie so eine, die bringt nochmal vieles von ihm so ein bisschen auf den Punkt. Also vieles von heute hatten wir auch schon in anderen Episoden. Aber das ist nochmal so schön, ich weiß nicht, ob man sagen sollte, zusammengefasst, aber es bringt es nochmal so auf den Punkt und schlägt auch die Brücke zu dieser Möglichkeit einer ewigen Entscheidung. Klingt bisher alles super spannend, muss ich sagen. Ja, es bleibt auch so. Also auch jetzt gar nicht, was ich jetzt erwartet habe. Einfach so, mit Nietzsche jetzt assoziiere erstmal auch die Fröhlichkeit und so. Ne? Aber cool, okay, ich höre weiter zu. Ja, für mich war, also ich bin immer ein Fan davon, wenn ich ein Buch lese. Ich habe es jetzt nicht komplett gelesen, aber ich kenne das Buch. Ich habe es auch nochmal reingelesen. Mhm. Finde ich immer spannend, das ist nicht immer ganz einfach, zu überlegen, welche zentrale Frage findet sich in diesem Werk. Also es muss einen roten Faden geben. Und meistens ist es doch auf eine zentrale Frage runterzubrechen. Und für mich war die zentrale Frage in dem Buch nämlich so ein bisschen, wie sollen wir leben, und ich erkläre es auch noch im Verlauf der Episode, wie sollen wir leben, nachdem wir eigentlich mehr oder weniger alles verloren haben, nachdem wir die traditionellen Werte wie Glauben, Christentum, wie wir das Verständnis von Moral, eigentlich sind wir auf so einen Scherbenhaufen und wir haben so einen Scherbenhaufen, wir haben alles verloren an Beständigkeiten, an Gewissheiten, an Sicherheiten. Das ist so die Ausgangslage. Das ist so die Ausgangslage und wie sollen wir jetzt damit eigentlich umgehen? Wie sollen wir damit umgehen, dass wir nicht mehr wissen, jetzt ganz plakativ einmal gesagt, jeden Sonntag gehe ich in die Kirche, da wird mir genau gesagt, wie das Wetter ist, wie mein Leben ausschaut, welche Berufung ich habe. Und dann gehe ich wieder in mein Handwerk, bin da in meiner Zunft etc. Und das ist zur Zeit der Aufklärung, wo auch Nietzsche dann letztlich sich drauf bezieht, alles so ein bisschen weggebrochen. Ich erkläre es nachher nochmal ein bisschen genauer, aber letztlich ist alles weggebrochen. Und wie sollen wir denn jetzt Entscheidungen treffen? Wie sollen wir jetzt unser Leben gestalten? Es geht nicht mehr alles nur noch um Gott. So auch, ne? Genau, und Gott war ja so ein bisschen eine ewige wiederkehrende Entscheidung. Ich habe mich für Gott entschieden. Mehr oder weniger konnte ich mich da fast gar nicht gegen wehren. Und das war dann die ewige Entscheidung. Die hat mir genau das gebracht, was ja so positiv daran ist. Gewissheit, Kontrolle, Beständigkeit, Sicherheit, Beständigkeit. Das ist alles weg bei Nietzsche. Er hat alles getötet. Er hat alles umgebracht. Er hat alles zerdeppert. Und wie gehen wir jetzt eigentlich damit um? Und er sagt, ganz kurz, das ist ja auch heute noch ziemlich relevant, würde ich sagen, ne? Weil ich habe schon das Gefühl, dieses Lebensgefühl trägt sich bis heute hin auch noch immer fort und bietet ja auch Nährboden dann für andere Ideologien, wo man sich dann möglicherweise hineinstürzt, ne? Also, dass man sagt, keine Ahnung, früher, naja, das, viele Dinge waren halt einfach so, wie sie dann waren, ne? Man hat in einem Feudalsystem gelebt, man war dann einfach als Bauer war man halt nun einmal Bauer oder Leibeigner von irgendwem und da konntest du auch nicht groß was ändern. Heutzutage, ne, oder dann auch schon zu Nietzsches Zeiten, wenn er sagt jetzt, ne, das ist alles, wurde alles irgendwann über den Haufen geschmissen, muss man ja auch Entscheidungen treffen. So, richtig, ne? Ja. Und er sagt auch dem zugehörig, dass es ein Momentum gab, wo es sich etwas Neues auch dann so langsam so etabliert als möglich neue beständige Gewissheit, die einen Kontrolle und Sicherheit gibt. Und da sagt er gleich schon, darauf beruht sich dann letztlich ja auch diese Form der fröhlichen Wissenschaften, nämlich, dass er gesagt hat, auch die Wissenschaften, die bringen so eine Idee häufig mit von die neue und die wahre und die beständige und die sichere Form des Wissens. Und auch dort, sagt er schon, werden die Wissenschaften überschätzt. Die Wissenschaften bringen eigentlich eher für ihn etwas mit, was er als traurig wahrnimmt. Er nimmt sie als Dogmen wahr, als Nützlichkeits, die haben immer so ein Nützlichkeitsprinzip oder Denken mit. Und das meint in der Regel eine Ökonomisierung. Was ist gerade nützlich? Und das Traurige an diesem gesamten wissenschaftlichen Weltbild ist für ihn eigentlich, und das ist eigentlich ein spannender Gedanke, dass er sagt, Wissenschaften sind dafür da, um Probleme zu lösen. Und wenn es dann darum geht, den Menschen zu helfen, dann sieht die Wissenschaft den Menschen eigentlich immer als Problemfall für etwas. Wir müssen da etwas verbessern, wir müssen da etwas Neues schaffen. Und das macht ihn selber traurig, weil er selber sagt, der Mensch ist kein Problemfall. Der Mensch ist mehr als das, aber die Wissenschaften, so wie sie zu dieser Zeit betrieben wurden, sind sehr stark wirtschaftlich orientiert, haben einen gewissen Nutzendenken und suchen immer das nächste Problem. Immer das nächste Problem. Und das macht ihn eher traurig als glücklich. Deswegen formuliert oder möchte er gerne eine Weltanschauung haben, die von einer fröhlichen Wissenschaft ausgeht und die bricht mit dieser eher düsteren, traurigen Wissenschaft. Also er möchte eigentlich mehr wieder so sagt er zumindest, die Freude am Leben zurückgewinnen, sich auch befreien von diesen neuen Wahrheiten. Diese neuen Wahrheiten sind so etwas, darüber hatten wir auch mal eine Episode, wenn euch das interessiert, René Descartes, ich denke also bin ich. Da ging es nämlich darum, dass die Wissenschaft sich so aufgestellt haben, dass es sehr rational ist, sehr experimentell letztlich, sehr, sehr viele unterschiedlichste Disziplinen, die neue unterschiedlichste Moralen predigen, die neue unterschiedlichste Wahrheiten predigen. Ich habe jetzt extra diesen Begriff der Predigt gewählt, weil sie dargestellt werden nach Nietzsche als etwas, was so den neuen Gott irgendwie darstellt, so was Beständiges, Ewiges, Wahrheitserschaffendes, was das neue Fundament ist, was aber letztlich, wie gesagt, auf der einen Seite nur darum geht, immer wieder weiter Probleme zu lösen und natürlich auch dem Menschen eine neue ewige Entscheidung vorspielt, wollte ich gerade fast schon sagen. Ist es so dieses, naja, quasi Wissenschaft als eine neue Art Ersatzreligion, ja, sag ich ja, mal? Ja, ja, ne? Ja. Also, dass man jetzt, ja, wie gesagt, ne, Religion war dann immer weniger Thema, so, oder vor allem nicht mehr so durchdringend, wie es halt früher dann der Fall war. Und dass man dann Wissenschaft so genutzt hat, wie man vielleicht früher Religion genutzt hat. Dass man sagt, naja gut, das ist aber wissenschaftlich so, in Anführungszeichen, sag ich jetzt, bewiesen, ne? Und deswegen handeln wir genauso und machen das so. Ob das jetzt wirklich der Wahrheit entspricht, steht ja nochmal auf einem anderen Blatt, ne? Weil es sind ja trotzdem, letztendlich kochen wir alle nur mit Wasser, wie man sagt. Ne? Und auch Wissenschaftler haben natürlich irgendwie das Ziel, irgendwie möglichst nah an so einer Wahrheit zu kommen. Aber es heißt ja nicht sofort, dass sie die gefunden haben, nur weil einmal ein Experiment geglückt ist oder ähnliches. Ja. Ne? Oder sich irgendwas bisher so bewährt hat. Ja. Und gleich, das hat er kritisiert, oder? Genau, das hat er kritisiert, dass WissenschaftlerInnen auch manchmal so sich so darstellen, als wären sie Wahrheitsschaffende. Ja. Also eigentlich, also der Wissensbegriff hat ja eigentlich gar kein ewig Wahrheitsgehalt. Aber er sagt, die Wissenschaften, so wie sie sich aktuell zu seiner Zeit darstellen, und das ist auch noch in vielerlei Punkten übertragbar auf unser heutiges Bildungs- und Wissenschaftssystem, ist es so, dass die Wissenschaften so eine neue Form der ewigen Weltanschauung darstellen, neue Form der ewigen Wahrheiten darstellen und im Besonderen immer so nützlichkeitsorientiert agieren. Das, was am meisten Geld bringt, da wird am meisten reingeforscht. Es sind die Disziplinen, die am besten irgendwie überprüfbar sind, kriegen am meisten Geld. Geld entscheidet letztlich, für was geforscht wird. Also es wird 500 Milliarden Euro oder Dollar in KI investiert, jetzt heutzutage, weil sich daraus ja erhofft wird, dass es einen Nutzen hat, einen ökonomischen Nutzen. Wohingegen Medikamente für Kinder beispielsweise oder seltene Krebserkrankungen, dort viel weniger bis gar nicht geforscht wird. Oder gestrichen wird. Oder gestrichen gerade wird. Gerade in Amerika der Fall. Da wurden ja große Programme gestrichen. Genau, weil es aber letztlich kein Mehrwert in Form einer Ökonomisierung hat. Und Nietzsche selbst bringt so ein bisschen die Sicht auf die Wissenschaften mit, dass er sagt, die Wissenschaften sollten etwas Schöpferisches haben, etwas, was über die bloße Entdeckung von Fakten oder Wahrheiten hinausgeht, sondern den Menschen und wie er der Mensch auch die Welt interpretiert und selber formt, in den Fokus wieder rücken. Dass die Wissenschaft, sagt er selber, die bleibt immer subjektiv. Macht nicht die Idee auf, dass das irgendwie eine neue Objektive als ewige Wahrheit darstellt, sondern Wissenschaft ist subjektiv. Wissenschaft sollte auch kreativ sein. Ne, merken für die Wissenschaft, er hat da Lieder eingebaut und alles Mögliche. Das ist ja schon der Angriff. Das hat ja auch sein Werk damals gezeigt, dass die Leute gesagt haben, das ist nicht wissenschaftlich, was er da macht. Genau das wollte er mit diesem Werk aufzeigen. Wissenschaft als eine Form von Erkenntnisgewinnung, erstes Kapitel ist auch bei Ihnen Erkenntnis, darf auch kreativ sein, darf Widersprüche beinhalten und ist immer subjektiv. Es ist immer auch subjektiv. Wir bringen immer gewisse Interessen mit, gewisse Ansichten. Das ist immer geformt. Es ist immer geformt. Entweder ist es die Form der Weltanschauung, dass ich mein Wissen dort ökonomisieren muss. Das ist eine Form der Subjektivität. Es ist, und ich kann, ja, Nietzsche könnte so weitermachen. Und er selber sagt, er möchte gerne eine Wissenschaft haben, die fröhlich ist. Eine Wissenschaft, die Welt nicht nur analysiert und als Problemfall sieht, so sagt er selber, sondern die Wissenschaft in den Vordergrund rückt, die den Menschen, das Lebensbejahende, den Einzelnen, das Schöpferische, das Kreative, das im besten Fall auch ökonomisch Freie wieder, oder dass es das in den Vordergrund rückt. Das ist so ein bisschen seine Idee einer fröhlichen, einer Wissenschaft, wo man sagt, wow, das macht etwas mit mir, das transformiert mich, das macht mich fröhlich und anhand oder unter diesen Bedingungen ist es auch leichter, ewige Entscheidungen zu treffen, als unter der Bedingung, okay, ich muss es irgendwie rationalisieren, ökonomisieren, ich muss den nächsten Problemfall finden und es wird alles in 100.000 Disziplinen aufgeteilt und die Wissenschaften zur damaligen Zeit, sowas wie Philosophie natürlich auch, wo er sich auch irgendwie zugehört hat, die wurden ja auch und sind ja auch jetzt, die werden ja immer kleiner. Die werden immer kleiner. Alles, was da Philosophie, die Philosophie war ja mal mit so die größte Wissenschaft, die Mutter aller Wissenschaften, und hat sich immer weiter ausdifferenziert. Irgendwann kam dann die Biologie hinzu, die Physik, die Psychologie etc. Und er möchte wieder einen Blick finden zu einer fröhlichen als, ja, als eine Wissenschaft, die das Leben bejaht und die Menschen in den Fokus rückt. Aber war das quasi schon auch so eine frühe Kapitalismuskritik? Ja, weil kann so, man so sehen, ja. So verstehe ich es jetzt, ne, jetzt wo du es mir quasi, ich höre das zum ersten Mal, ne, so erzählst, klingt das für mich vor allem dieser Punkt mit dem, na gut, dass es halt ökonomisiert ist und man halt schauen muss, okay, wie kriege ich denn jetzt, wo kriege ich denn Fördergelder her etc. Also so ist es ja heute auch noch, dass man auch ganz viel so, habe ich jetzt auch gehört, ganz viel Zeit damit verbringt, Fördermittel zu beantragen, so, ne, und vielleicht Reviews gar nicht mehr so viel mit der Wissenschaft an sich noch zu tun hat, in Teilen, ne, sondern auch da einfach sehr viel Zeit hineinfließt und auch Geld dann schlussendlich irgendwie Geld reinzubekommen. Ist es das, was er ganz viel kritisiert, weil dadurch geht natürlich viel Kreativität flöten. So, ne? Genau, da vielleicht ganz kurz, da merkt ihr denn, und kurzes Beispiel, der hat auch ganz viel geschrieben zu unseren Bildungsanstalten. Und da ist genau auch das sein, sein Kritikpunkt, dass es so dieses Bildung wird hineingepresst in die, unsere Kinder irgendwie als so ein preußisches, militärisches System fast schon. Und er möchte eigentlich wieder einen Bildungsbegriff haben, der sowas Schöpferisches, Kreatives, Transformierendes innehat. Also wo man sich da auch, das Gleiche auch. Man hat ein Problem, genau, was zu lösen gilt. Ne? Ja, und wo man auch ein Buch liest. Und es vielleicht auch fünfmal lesen muss, weil man es erstmal nicht versteht oder weil es viel Undeutigkeit innehat, weil es interpretationswürdig ist. Deswegen sind seine Werke auch immer noch so beliebt, weil die so ein bisschen sind wie die Bibel. Man liest und man sieht einen neuen Aphorismen und denkt wieder darüber nach und kommt auf einen neuen Gedanken. Und es ist weniger eine klassische Abhandlung über, keine Ahnung. Ja, hört mal her, hört euch das mal an, diese Geschichte, lernt die bitte auswendig und gebt sie genauso wieder und dann kriegt ihr eine Eins. Ja. Ne? Und nicht, lest euch das mal durch und überlegt mal, was euch da so für Gedanken hinzukommen und vielleicht kommen da ja super tolle, neue, kreative Gedanken. Ganz genau. Und was mir gerade noch durch den Kopf ging, das heißt auch so dieses, so hatte ich es jetzt ein bisschen wahrgenommen, dieses irgendwie Lieder reinschreiben, was er da auch so gemacht hat, ne? War das so ein bisschen eine Provokation dann sozusagen? Oder ging es ihm wirklich um? Beides, ja. Auch bestimmt. Ja? Ja. Würde ich schon, habe ich noch nicht. Weil also in meinem Kopf ist es ja jetzt, bringt es ja jetzt auch nicht, wenn jetzt alle Soziologen auf einmal anfangen, Singer-Songwriter zu werden, so, ne? Aber den Gedanken meine ich dann schon so verstanden zu haben, okay, ja, aber ne, ob es jetzt Lieder sind oder was auch immer, seid halt, brecht mal ein bisschen aus euren starren ökonomischen Zwängen und im Idealfall könnt ihr frei und kreativ euch versuchen, der Wahrheit anzunähern? Letztlich, ja, ich weiß nicht, ob er sagen würde, sich der Wahrheit anzunähern, aber letztlich genau das, ja, kreativ und frei. Aber es geht ja schon auch um Erkenntnisgewinn. Es geht auch um Erkenntnis. Erkenntnisgewinn. Das ist ja jetzt nicht Kunst, oder? Nee, das stimmt. Aber Erkenntnisgewinn im Sinne von etwas, wo der Mensch und das individuelle Glück und dieses Lebensbejahende, dieses Fröhliche im Vordergrund steht. Und nicht das Problemorientierte. Also stets das nächste Problem zu finden und zu suchen, sondern zu schauen, wie geht es uns dann tatsächlich dann besser? Wie können wir auch anders Wissenschaft denken und auch fröhlich letztlich dabei sein? Unter welchen Bedingungen müssen wir diese ewige Entscheidung treffen? Das geht ja schon ein bisschen hinaus, ne? Darauf kommen wir dann ja auch noch, dass es eine Bedingung sein sollte, wo es um Fröhlichkeit geht und nicht um Traurigkeit und Problemorientiertheit. Jetzt hast du es gerade selber angesprochen, aber das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Inwiefern hat das jetzt etwas mit Entscheidung treffen zu tun? Ich habe das Gefühl, wir sind so auf der Autobahn gerade gewesen. Auf einmal hast du so eine Abbiegung, irgendwie so eine Ausfahrt rechts genommen. Und jetzt sind wir erstmal 20 Minuten über die Landstraße der Wissenschaft gefahren. Ja. Fahren wir wieder zurück auf die Autobahn und es geht wieder um Entscheidungen treffen auch? Oder inwiefern hängt das zusammen? Ja. Dann sage ich jetzt das, was du vor 20 Minuten gesagt hast. Lass uns mal ins zweite Kapitel gehen. Kapitel 2. Der Problemfall. Wir haben jetzt ein ganz wenig die fröhlichen Wissenschaften kennengelernt, besonders die Idee von Erkenntnis. Wie entsteht Erkenntnis? Wie entstehen Akte oder was kritisiert er an den aktuellen Wissenschaften seiner Zeit und sicherlich auch noch heute? Also Nützlichkeit, problemorientierte, ökonomisierte. Ja, und ich habe da auch noch 1000 Fragen theoretisch zu, aber kannst du dir auch wollen ja ein bisschen vorankommen. Das ist richtig. Und jetzt ja die Frage, was hat das jetzt mit dem zu tun, was am Anfang erwähnt wurde hinsichtlich einer möglichen ewigen Entscheidung? Unter welchen Bedingungen setzen wir eigentlich ewige Entscheidungen oder auch diese ewige Wiederkehr? So nennt er das ja auch gerne mal. Und das hängt miteinander zusammen. So, das hängt miteinander zusammen. Das hat schon einen Grund, warum das Werk die fröhlichen Wissenschaften heißt. Mhm. Und es aber trotz dessen irgendwie, und wie gesagt, vergisst nicht, die Ausgangsfrage, die ich auch noch zusätzlich erwähnt hatte, war ja, alles ist irgendwie zerstört. Wie kommen wir jetzt damit klar? Ja. Und nach Nietzsche ist es nämlich so, und da euch noch mal ein bisschen genauer mitzunehmen, ist es so, dass, nur ganz kurz aber, dass der gesamte tradierte Glaube, dieses gesamte christliche Weltbild, besonders in unseren Breitengraden christliche Weltbild, aber das ist jetzt auch egal, ich kann es auch aus islamische, buddhistische, ist egal, letztlich aber das Glaubenssystem der Kirchen jetzt bei uns im Besonderen, ist beendet. Ja, genau, wobei die Europäer ja gut unterwegs waren in der Welt. Deswegen hat es einen großen Einfluss. Deswegen auch bis auf einmal in Japan die Portugiesen angeklopft haben und da Christen sich entwickelt haben. Letztlich, all das ist zerstört. Und dieser übernatürliche Glaube ist nach Nietzsche verblasst. Und die großen Fragen nach Wissen und nach Moral bleiben natürlich. Die wurden vorher durch Gott, durch eine Autorität beantwortet. Ja. Die sind aber ja geblieben. Die Fragen sind geblieben. Und es haben sich, so wie du vorhin schon erwähnt hast, neue Autoritäten an diese Stelle gestellt. Also sowas wie, wo kommen wir her, wäre eine große Frage. Mhm. Ne? Konnte man jahrhundertelang ganz einfach beantworten, mit, wie es halt in der Bibel steht, die Entstehungsgeschichte mit Adam und Eva. Ne? Ja. Gerade auch, wenn man sie einfach so wörtlich nimmt, kann man ja machen. Ja. Und jetzt, wenn du das jetzt fragen würdest, würden viele Leute mit einem Urknall antworten. Ne? Richtig. Und da wäre jetzt seine Kritik, so wie ich es jetzt bisher verstanden habe, ja schon auch, Leute antworten mit einer ähnlichen Überzeugtheit. Mhm. Genauso wie sie gesagt haben, ja, Adam und Eva, ne, das war damals so, das habe ich so gehört in der Kirche, wurde mir das so erzählt. So sagen jetzt Leute, ja, der Urknall. Ja, ja, das ist Wissenschaft, die Wissenschaft hat das mal analysiert und das wissen wir jetzt, dass es diesen Urknall gab und das ist die Kritik dabei. Ganz genau. Für Nietzsche persönlich hatte das Glaubenssystem, so nenne ich es jetzt, also so die Kirche und alles, was dazugehört, immer so etwas Destruktives, nämlich etwas Lebensverneinendes, etwas Einschränkendes, etwas, wo es nicht mehr darum geht, selbst sich seines Verstandes zu bedienen, eigene Entscheidungen zu treffen. Das hatte so was Destruktives und das hat die Wissenschaft übernommen. Genau das, was du gerade gesagt hast. Aber die Wissenschaft ist nicht fröhlich, nicht etwas Lebensbejahendes, Kreatives, Schöpferndes, Autonomie Gestaltendes, sondern es hat so ein bisschen die Fragen aufgegriffen und für sich neu beantwortet. Und dann nach letztlich sehr, sehr, für Nietzsche, sehr, sehr starren Kriterien, wo es auch wenig Spielraum gibt. Also ich mache nochmal ein Beispiel aus unserer Aktualität. Ihr alle kennt wahrscheinlich so die Psychoanalyse, Sigmund Freud und alles, was dazugehört. Mhm. Das wird gegen null in der Psychologie gelehrt. Fast gegen null. Man denkt das ja vielleicht häufig. Psychologie, Psychoanalyse, das klingt irgendwie ähnlich. Psychoanalyse ist relativ schwer es ist sehr schwer, da die Standardkriterien der Wissenschaften, Objektivität, Reliabilität, Validität anzubringen. Also, das ist auch so die Kritik immer, ne? Die man also wird es weggedrängt. Mhm. Und das kritisiert Nietzsche. Dass es, unter anderem kritisiert er das, aber dass es so starr ist, dass dort dieses vielleicht auch kreativ Schöpfende, was Freud hatte, wo sich auch andere Psychoanalytiker drauf beruhen, dass das wird so abgetan. Das ist dann unrelevant und im Besonderen, es wird nicht finanziert. und dadurch wird es verkümmert und kleiner und verblasst. Mhm. Das heißt, er ist jetzt, naja, die Wissenschaft ist ja groß, so, ja, ne? Und er hat ja jetzt bestimmt nichts dagegen, keine Ahnung, Krebsforschung oder sowas, was ja nein, bestimmt auch gut finanziert wird, ne? Und das vielleicht auch nach ganz klaren, starren Kriterien funktionieren auch sollte, möglicherweise, mhm, ne? Dass das so stattfindet, aber es geht ihm auch darüber hinaus, dass man halt gewisse Dinge dann vernachlässigt, die trotzdem was mit Erkenntnisgewinn zu tun haben, wo man aber eben nicht, ja, bestimmte Kriterien der Wissenschaft, du hast sie gerade eben genannt, sehr schön, einfach so anwenden kann. Genau, also für ihn, er hat den Eindruck gewonnen, dass die Wissenschaften ähnlich absolutistisch wurden wie der Glaube an Jesus Christus. Das war vielleicht damals in Religion auch noch anders. Also letztlich ist ja auch die Bibel eigentlich eine Form der Streitschrift, ein Werk, wo es darum geht, das ja zu interpretieren. Wenn, also so würden das, glaube ich, die meisten Theologen auch sagen. Aber letztlich wurde es so stark institutionalisiert, dass es das nicht mehr war. Mhm. Also das ist dann einfach eine Ewigkeit, das ist jetzt das wahre Wort, so das wahre Wort Gottes. Und da fehlt dieser Spielraum. Und er sagt, das passiert auch in den Wissenschaften. Dieser Spielraum geht verloren. Es bleibt oder es wird absolutistisch. Die Ideen von beispielsweise jetzt Sigmund Freud verblassen. Die Ideen von Philosophie verblasst. Es wird belächelt. Philosophen werden Taxifahrerinnen und sind keine anerkannten WissenschaftlerInnen etc. Und wenn man jetzt Nietzsche weiterliest und denkt, dann hatten wir gerade eben so ein bisschen schon mal eröffnet mit, okay, die Moralität dieses Glaubenssystems ist zerberstet worden. Und was bei Nietzsche ja auch noch... Der Glaube, also das Christentum. Genau, diese also für ihn ist... Alles, was dazugehört. Genau, und Gott heißt für ihn, oder dieses Glaubenssystem heißt für ihn eigentlich die Zerstörung der Gewisshaftigkeit, also des Beständigen, des Sicheren, des ewigen, ja, letztlich Erkenntnis, Grundsatz zum Leben. Mhm. Aber diese Beständigkeit ist verloren gegangen. Das meint er. Allem ja auch in der Moral, ja auch, genau, was ihn ja auch als Philosophen dann bestimmt interessiert hat. Genau, in der Erkenntnistheorie ist es weg, in der Moral ist es weg. Das meint er, wenn er von Gott spricht eigentlich, dass diese Beständigkeit und Sicherheit und dieses Ewige zerstört wurde, es nicht mehr da gibt. So ähnlich wie in seinem Werk, wo er dann beschreibt, dass da jemand auf dem Marktplatz läuft und Gott tot ist und die Leute es endlich mal sehen sollten, dass er gestorben ist, weil darauf komme ich nämlich jetzt, weil er sagt, der Verlust Gottes, also genau das, so wie ich es gerade erwähnt hatte, hat zu einer Sinnkrise geführt. Der ganze Sinn des Lebens definierte sich durch diese Beständigkeit von diesem ganz klaren Glaubenssystem. Das ist aber zerstört worden, das ist krepiert worden, das gibt es nicht mehr. Die Aufklärung hat unter anderem dazu geführt, dass es tot ist. Und das hat jetzt dazu geführt, dass der Mensch in eine sogenannte Sinnkrise gefallen ist. Die Sinnhaftigkeit ist nicht mehr dadurch definiert, dass ich ein guter Christ bin und, weiß ich nicht, eine Prophetiegabe habe, was auch immer, sondern es entstand so etwas, was er Nihilismus genannt hat. Das hatten wir ja vorhin auch schon mal. Der Nihilismus als so eine Welt der Bedeutungslosigkeit, der Nicht-Existenz, der Sinnlosigkeit. Und er sagt, die Nicht-Existenz Gottes vor allem dann auch. Genau, die Nicht-Existenz Gottes und Gott im Sinne von so einer beständigen Wahrheit. Mhm. Etwas Sinnschöpfendes ja auch. Mhm. Und er sagt, das stellt jetzt eine neue Herausforderung in dieser neuen Welt dar. Damit müssen wir jetzt erst einmal zurechtkommen. Also das christliche Weltbild ist zerstört, Gott ist tot, es kommen neue Autoritäten auf der einen Seite und gleichzeitig, wenn uns das bewusst wird, dass Gott tot ist, hat das auch immer so einen Charakter von, okay, warte mal, wie sinnvoll oder sinnlos ist eigentlich gerade diese Welt? Wie halte ich dieses Spannungsfeld aus? Und orientiere ich mich dann zum Beispiel an den Wissenschaften, weil die ja beispielsweise dort das Momentum genutzt haben, um da neue Beständigkeit, Sicherheit und Kontrolle hineinzubringen. Das ist natürlich eine Form des Umgangs damit. Aber es ist eine Herausforderung, sagt er. Und weil wir in dieser Welt jetzt leben, so wie Nietzsche sie zeichnet, sagt er, und das ist halt auch immer was Existenzialistisches, aber wir müssen in dieser Welt, in der wir jetzt leben, die können wir uns nicht wehren. Die existiert. Wir werden da jetzt diese Welt hineingeboren, wir können da nichts gegen machen, aber wir müssen Verantwortung tragen für unsere Entscheidungen. Jetzt komme ich auf Entscheidungen wieder zurück. Wir müssen Verantwortung tragen. Also wir kommen nicht wieder zurück. Wir kommen nicht zurück, Gott ist tot. Es wird nicht mehr dieses Feudalsystem, auch wird es nicht geben, ne, wo das alles so ganz klar einfach in Stein gemeißelt ist und die Kirche nun einmal auch viel Macht, politische Macht auch hat. So, ne, da kommt man nicht mehr hin zurück. Ja. Heißt, wenn ich jetzt noch Christ sein möchte, dann muss ich auch mich ganz bewusst dafür entscheiden. Richtig. Und er sagt auch weiter, weil wir jetzt auch, wir sind dazu verurteilt, jetzt Entscheidungen auch tatsächlich zu treffen. Mhm. Und dann ist es ja spannend, sich vorzustellen, unter welchen Kriterien würde ich nochmal so eine ewige Entscheidung vielleicht treffen? Und er sagt selber, jede Entscheidung, wenn diese Entscheidung sich unendlich oft wiederholen würde, ist so zu treffen, dass es etwas, ja, etwas Lebenswertes daraus entsteht, dass eine Entscheidung eine volle Bejahung beinhaltet, dass ich voll dahinter stehe, eine volle Bejahung habe. Und wenn ich das habe, kann ich ewige Entscheidungen treffen. Aber es geht um etwas Lebensbejahendes, Lebenswertes, etwas, wo ich mit voller Idee dahinter stehe. Unter dieser Bedingung könnte ich ewige, wie gesagt, Gedankenexperiment, aber könnte ich eine ewige Entscheidung treffen. Also es hat etwas selbst schöpferisch Gestaltendes mit der Idee der Lebensbejahung und nicht der Idee von beispielsweise in den Wissenschaften als problemorientiertes Trauriges, sondern etwas Fröhliches, Bejahendes. So sagt er. Und dann knüpft daran ja auch an, naja, welche Fakten, welche Begründungsstrukturen stützen dann jetzt denn meine Entscheidung? Also auf was was stützt letztlich meine Entscheidung? Mhm. Und er sagte, das könnten ja theoretisch die Wissenschaften sein. Theoretisch könnte ich ja auch jetzt auch diese neue große Autorität nehmen als Grundlage meiner Entscheidungen. So ähnlich vielleicht wie damals Gott. Wenn die Wissenschaften so traurig sind, wie er sie da gerade gezeichnet hat. Ganz kurze Zwischenfrage nochmal, damit du mich nicht verlierst. Diese Frage nach dieser ewigen Entscheidung, ne, wo kommt die denn jetzt überhaupt her? Das habe ich mir noch gerade nicht so ganz zusammenreimen können. Ja, letztlich geht es darum, das eröffnet sich aber, glaube ich, auch gleich nochmal genauer, aber letztlich geht es darum zu gucken, unter welchen Bedingungen ich jetzt mein Leben gestalte, unter der Voraussetzung, relativ schwer formuliert, unter der Voraussetzung, dass es nichts mehr gibt. Dass es keine Ewigkeiten, keine Beständigkeit, keine Werte, keine Moral, kein Glauben, dass ich vorm Nichts stehe. Und wie kann ich jetzt selber. Das ist auch was sehr Nietzsche-haftes, ja, auch nochmal generell, ne? Ja. Dieses auch alles zu zerschlagen, das hattest du ja auch am Anfang gesagt, der Zerstörer. Ja. Alle Werte komplett zu zerstören. Ja, und unter welchen Bedingungen kann ich jetzt selber mein Leben gestalten? Und dann wäre es ja spannend, es wäre doch cool, Entscheidungen zu treffen, die selbst gewählt sind, die aber auch, also die trotzdem diesen ewigen Charakter haben. Also wie kann so eine ewige Entscheidung aussehen für mein eigenes Leben? Okay. Um auch die Identität zu formen, um Mensch werden zu können und um selbst gewählt, das müssen wir ja nach Nietzsche, das Leben zu gestalten und zu leben. Also das mit dem ewigen Entscheidungen, das war ihm wichtig, um durchs Leben überhaupt durchzukommen. Ich habe gerade so gedacht, es wäre er ja auch jemand, der gesagt hat, nee, lass mal ganz auf so ewige Entscheidungen, wie jetzt, ne, wie sie einen vielleicht die Kirche auch angeboten hat, ne, oder aufgezwungen hat, je nachdem, in welcher Zeit man sich dann gerade befindet, dass dann mal ganz komplett drauf verzichten und viel mehr Anarchie im eigenen Leben wagen und jeden Tag entscheide ich mich aufs Neue oder halt gegen etwas. Ja. Wir können ja mal ein bisschen durch den Podcast durchgehen und das im Hinterkopf behalten. Für ihn ist es, glaube ich, wichtig, um am Ende dabei rauszukommen, dass wir unser Leben so gestalten sollten, dass uns bewusst ist, dass es etwas Fröhliches, Lebensbejahendes hat und dass es so eine Grundschablone ist, die wir anwenden können im Sinne von, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe, wäre das eine ewige Entscheidung? Und wenn ich dem zustimme, kann ich diese Entscheidung mit gutem Gewissen treffen. Vielleicht so weit erstmal. Ich würde sonst aber da, wir kommen da, das dreht sich jetzt die ganze Zeit um diese ewigen Entscheidungen. Okay, mach erstmal weiter. Ja. Ist es ja oft so in diesem Podcast, dass man erstmal zuhören muss und am Ende setzt sich alles auf einmal dann zusammen. Ja. Also, auf welchen Fakten treffen wir eigentlich Entscheidungen? Und das könnten ja die Wissenschaften sein. Und er sagt, die Wissenschaften sind grundsätzlich eine oder die wichtigste Quelle für das fortschreitende Wissen. Besonders naturwissenschaftliche Disziplinen bringen Klarheit in die Geheimnisse der Natur, sagt er. Ja. Und gleichzeitig, das habe ich ja auch schon erwähnt, wird dem ökonomischen Nutzen nachgejagt. Das ist hauptsächlich geht es um eine Verwertungslogik, würden vielleicht modernere PhilosophInnen sagen. Und weniger dann auch um dieses Kreativschöpfende. Aber es geht erstmal um diese Verwertungslogik. Und Wissenschaft sollte jedoch weitestgehend, sagt er, weitestgehend frei davon sein. Da sonst wichtige Aspekte wie Kunst, Moral, Lebenssinn, so versteht er Philosophie, Lebenssinn, vernachlässigt werden. Also es geht dann mehr um naturwissenschaftliche Disziplinen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Erforschung von Krankheiten. Das ist sicherlich auch wichtig. Das ist eine wichtige Quelle für das Fortschreiten des Wissens. Jedoch sollte es nicht vernachlässigt werden, dass es auch andere Disziplinen gibt, die sich mit dem Menschen als Mensch auseinandersetzen. Wo es, wie gesagt, um Kunst, Moral, Ethik, Lebenssinn, Philosophie geht. Und die Wissenschaften, sagt er selber auch nochmal zusätzlich, die entzaubern die Welt und suchen, wie gesagt, nur noch Probleme, die sie irgendwie dann lösen wollen. Der ganze Modus der Wissenschaften ist auf Entzauberung und Problemsuche orientiert. Es geht auch gar nicht immer nur darum, sofort das Problem, also ja klar, es geht um das Problem zu lösen, aber letztlich geht es dann darum, das nächste Problem auch gleich wieder zu finden. Also es geht immer problemorientiert. Immer. Es ist nicht wie bei einem Kind, was vielleicht anfängt zu lernen. Ja. Was, so habe ich mir das jetzt vielleicht gerade fast vorgestellt, wie Nietzsche sich das möglicherweise vorstellt. Kinder, wenn die Interesse zeigen, und die meisten Kinder zeigen ja eigentlich von Natur aus auch Interesse an der Welt, dann ist das ja auch ein sehr spielerischer Umgang mit dem Ganzen. Ne? Und dann interessiert man sich hierfür und dann liest man da mal ein bisschen und so. Und es hat gar nichts Problemlösungsorientiertes, sondern Interesse geleitet, einfach aus sich selbst heraus, sozusagen. Super Beispiel, weil er auch selber gerne von dem Kind spricht als Idealzustand. Ja. Vielleicht hattest du das noch in Erinnerung von der Folge von vor 4 Jahren, das weiß ich jetzt nicht, aber absolut richtig. Okay. Weil er sagt, so wie die Wissenschaften so, wenn die so sind, dass es um Problemfälle geht, dann betrachtet er das eigene oder betrachtet die Wissenschaft das eigene Leben immer als Problemfall. Der Leben und der Mensch sind ein Problem, was es zu lösen gilt. Und er sagt, dadurch wird der Mensch rationalisiert und er verliert an Tiefe, er verliert an Sinn. Es geht so etwas verloren, was er Kunst nennt. Er sagt, Wissenschaft unter diesen Prinzipien sind eigentlich lebensfeindlich, weil sie immer nur Probleme suchen und uns eigentlich nutzbar werden lassen wollen. Es geht darum zu ökonomisieren, es geht darum Nutzen zu schaffen, Nutzen, Nutzen, Nutzen, Nutzen. Aber der tiefe Sinn des Daseins, so große philosophische Begriffe zu wählen, oder Ideen von Verdrängung, Unbewusstung, unbewussten Ich-Funktionen, ganze Psychoanalyse, Kunst, schöpferische Gestaltung, Theater, Musik, all das geht verloren, sagt er. Und das ist ja auch offenkundig. Also wo werden als erstes die Gelder gestrichen in der Regel? Sehr schnell bei Kunstprojekten oder anderen kulturschaffenden Dingen, bevor andere Sachen gestrichen werden. Also das hat er auch quasi als Wissenschaft gesehen, Kunst und Kultur. Also als etwas quasi auf einer Ebene mit Philosophie. Ja. Ja? Ja. Ja. Okay, und du meintest gerade auch eben, er hat das andere jetzt nicht verneint, es ging ihm nur darum, er hat quasi das gesehen, was man heute auch schon in vielen Teilen sieht, dass du Philosophie studierst und dann wirst du Taxifahrer. So, ne, das hat er quasi schon geahnt. Ja, weil er sagt, die Wissenschaft, die sind wie so eine Tauschbörse letztlich. Also, und die wollen, also letztlich will die Wissenschaft verkaufen. Mhm. Es geht, also eigentlich ist es schon, wie du es auch vorhin sagst, so eine Kapitalismuskritik auch. Die Wissenschaften, so wie sie jetzt sind, wollen die Welt beherrschen, wollen möglichst viele Probleme lösen, schaffen neue Ideologien und damit auch Verzerrungen und sind darauf aus, ihre, so verkaufen sie es gerne mal, endgültigen Wahrheiten zu verkaufen. Es geht letztlich um Verkauf. Um Verkauf von Wissen. Und dass es aber so ist, dass es, ja, das Wissen auch immer, nach Nietzsche zumindest, subjektiv geprägt ist, nicht rein objektiv geprägt ist, dass Wissenschaften, dass sie sich bewusst werden sollten, und das ist ja auch die Aufgabe aktuell der Philosophie häufig, dass hinter jeder Disziplin gewisse Werte und Interessen stehen und die in Abhängigkeit sind zu dem, was gerade erforscht wird und welches Wissen auch letztlich rauskommt. Also natürlich sind in der Psychologie beispielsweise die ganzen Forschungen, weil auch sehr viele kognitive Verhaltenstherapeuten sich an der Psychologie so orientieren, natürlich die ganzen Forschungen zu den Manualen der Verhaltenstherapie beispielsweise sehr gut ausgearbeitet, haben eine sehr hohe Evidenz, sehr viel Forschungsmittel reinbekommen, weil man es natürlich auch gut verkaufen kann. Man kann die Manuale gut verkaufen, man kann das Wissen dort gut verkaufen. Mhm. Und das ist der Modus. Also hinter jeder vermeintlichen objektiven Wissenschaft stecken, und so sagt Nietzsche, Werte und Interessen. Und das ist Subjekt. Das bringt diese Subjektivität doch eigentlich auch wieder mit. Aber das wird häufig vergessen, dass das immer auch geprägt ist von Interessenskonflikten, ja natürlich manchmal auch, von wertegeleiteten Wissenschaften. Und dass es nicht rein objektiv ist. Das ist jetzt die neue Erkenntnis. Das ist das neue Medikament, was jetzt alle Probleme löst. Nein, es ist einfach nur das, was günstig zu produzieren war. Und vielleicht ein paar weniger unerwünschte Arzneiwirkungen hat, also Nebenwirkungen. Und sich das da, auch also so da bewusst steckt zu die Subjektivität ja. sozusagen drin. Quasi es geht so ein bisschen das Agenda-Setting der Wissenschaft, ist es so ein bisschen. Ja. Ne? Also das, okay, was steht überhaupt auf unserer Agenda? Worüber wollen wir überhaupt forschen? Das ist subjektiv. Ne? Nicht, dass man das jetzt missversteht, weil natürlich hast du dann auch irgendwie objektive oder ich weiß nicht, wie es dann noch genannt wird, ne? Du hast die ganzen wissenschaftlichen Kriterien ja auch vorhin genannt, die musst du ja trotzdem anwenden, um irgendwie dahin zu kommen, dass du überhaupt so ein Medikament entwickelst, was dann irgendwie nochmal weniger Nebenwirkungen hat beispielsweise. Ne? Also es hat ja trotzdem was Wissenschaftliches und irgendwie, ich sag jetzt mal Neutrales so, ne? Um quasi zu diesem Ziel zu kommen, was aber gar nicht objektiv, also das kannst du ja gar nicht, es gibt ja einen subjektiven Entscheider, der sagt, okay, lass uns mal bitte da Geld reinstecken, weil das auch wieder Geld rausbringt beispielsweise. Ganz genau. Also das ist es sozusagen. Genau. Und auch worüber denken wir überhaupt nach? Das ist subjektiv. Ja, und auch das eigene Erwartungsmanagement, also da gibt es ganz viele kognitive Verzerrungen letztlich auch. Also nehmen wir mal das Beispiel nochmal, wenn ein Verhaltenstherapeut oder ein kognitiver Verhaltenstherapeut eine Forschung macht für ein gewisses Manual gegen, keine Ahnung, Depression. Was ist denn ein Manual? Ja, eine Anleitung letztlich, wie man vorgeht. Mhm. Und der macht das. Mhm. Und das gleiche Manual, genau das gleiche, wird von einem Psychoanalytiker gemacht, diese Forschung. Mhm. Dann kommen da unterschiedliche Ergebnisse in der Regel raus. Weil der Verhaltenstherapeut schon erwartet, dass seine Ergebnisse positiv sind. Und das framet sich quasi schon durch diese ganze Forschung, durch die ganzen Experimente mit den Patientinnen in den klinischen Studien. Da gibt's schon die Erwartung, das wirkt, weil das ist ja meine Disziplin. Wohingegen ein Analytiker, der vielleicht viel skeptischer der damit umgeht, der da eigentlich auch gar keinen, vielleicht auch gar keine Lust zu hat, gar nicht dahinter steht, da wird die ganze Forschung letztlich wird das Manual sicherlich um einige schlechter abschneiden, als wenn das von Verhaltenstherapeuten beispielsweise durchgeführt wird. Weil es auch was mit Erwartungen jetzt auch noch zusätzlich zu tun hat. Mhm. Und bei Nietzsche, um da jetzt nicht zu sehr in diesen Wissenschaftsdiskurs hineinzutauchen, haben wir ja immer noch, okay, was hat das jetzt mit Entscheidungen zu tun? Und letztlich sagt er, die Wissenschaft wäre eine Idee, ja natürlich als Grundlage für Entscheidungen zu treffen, aber so wie die Wissenschaft aktuell funktioniert, als, ich nenne es jetzt mal, traurige Wissenschaft und als neue Autorität, bringt sie halt sehr viele Gefahren mit. Und er selber sagt jetzt, Entscheidungen müssen wir uns bewusst machen, dadurch, dass Gott tot ist und all das, dass Entscheidungen aus Widersprüchen bestehen, aus Unsicherheiten bestehen, dass es eine Gleichzeitigkeit gibt von wahr und falsch, dass jede Entscheidung als untrennbarer Teil eines Gesamtkontextes zu betrachten ist. Wenn ich eine Entscheidung treffe, sagt er, dann geht es darum, Entscheidungen so zu treffen, dass wir uns bewusst werden sollten, dass es, wie du es vielleicht am Anfang auch schon ein bisschen gesagt hast, dass dort ein Widerspruch drin stecken kann, dass es immer im Gesamtkontext zu betrachten ist und dass es natürlich auch verschiedene Perspektiven auf diese jeweilige Entscheidung gibt. Und du bringst jetzt erstmal mal deine Perspektive mit. Aber es ist wichtig, innerhalb deiner Perspektive, so sagt er, Entscheidungen mit einem Lächeln zu treffen. Aus einer lebensbejahenden, verantwortungsbewussten, akzeptierenden Haltung der Entscheidung gegenüber. Also dass Entscheidungen zu treffen, die das eigene Leben gestalten, die selbstbestimmt sind als aktiver Schöpfer deines Handelns, jenseits von gut und böse Entscheidungen zu treffen. Damit ist gemeint, jenseits von genau schon dargestellten Positionen, die dir genau sagen, was gut und was böse ist, sondern sich zu bewusst zu machen, all das ist letztlich auch konstruiert von uns Menschen. Wir sind im Nihilismus, wir sind in dem Bereich von Gott ist tot. Und der Nietzsche fordert letztlich im Angesicht der Unsicherheiten, und ich bin noch nicht fertig, ne? Da gibt es auch gleich ein bisschen was zu sagen, aber angesichts der Unsicherheiten Entscheidungen zu treffen, die, wo man im besten Falle mit einer ewigen Wiederkehr dahinter steht, wo man das absolut bejaht, im besten Falle. Er spricht dann auch davon, dass das Ziel ist, erhaben zu werden, als ein Ideal. Und der erhabene Mensch, ich rede relativ viel gerade, aber ich glaube, es ist auch wichtig, damit das so ein bisschen sacken kann. Der erhabene Mensch ist, wie gesagt, ein idealisiertes Konstrukt, woran wir uns orientieren können. Weil der Erhabene ist jemand, der jetzt als Ideal sich selbst überwunden hat, der über sich hinauswächst und der das Leben in der Vieldeutigkeit, in der Diversität bejaht und das sogar perfekt aushalten kann und es auch akzeptiert. Und dieser Mensch ist für Nietzsche stark, der ist für Nietzsche mutig, der ist der Mensch, der in jedem Moment und dann auch jede Entscheidung ewig bejahen kann, weil jede Entscheidung eh immer Widerspruch hat. Die sind halt nicht komplett, es war ein kleiner Knoten im Kopf, aber er akzeptiert letztlich, der Erhabene, dass es Schwächen gibt, dass das Leben, ja, dass es nicht passiv ist, sondern dass wir das Leben selbst gestalten. Und wenn jede Entscheidung sich unendlich oft wiederholt oder wiederholen müsste, dass der Mensch dann trotz dessen stolz auf seine eigenen gestalteten Werte ist, dass der trotz dessen stolz ist und hinter jeder seiner Entscheidung stehen kann, mit dem Wissen aber auch, dass Entscheidungen Widersprüche beinhalten, Spannungsfelder beinhalten, dass das natürlich nicht ganz ewig ist. Wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen nicht ganz einfach vielleicht zu verstehen, aber es hat so zwei Ebenen letztlich. Also auf der einen Seite dieser Erhabene als idealisierter Mensch, Der Übermensch eigentlich? Ja, es ist eigentlich der Übermensch. Der hinter jeder... So leicht genervt von dieser Nachfrage, aber ist okay. Der steht hinter jeder Entscheidung, wirklich, aber mit dem Wissen, dass Entscheidungen oder dass das Leben vieldeutig ist, mehrdeutig ist, dass es Widersprüche gibt. Für Nietzsche ist es nur wichtig, dass wir uns, und darauf komme ich gleich auch noch im dritten Kapitel, möglichst, weil wir eh davon eigentlich ja befreit sind, möglichst frei machen von großen Problemen, nützlichkeitsorientierten Autoritäten, sondern dass wir uns bewusst sind, wir müssen Entscheidungen eh treffen. Wir müssen jeden Tag Entscheidungen treffen. Wir treffen auch jeden Tag eigentlich ewige Entscheidungen, da komme ich gleich noch drauf. und dass wir die aber aus einer Haltung des Lebensbejahenden formulieren. Aus einer Haltung des schöpferischen, aktiven Tun mit dem Wissen der Vieldeutigkeit, der Mehrdeutigkeit, des Widerspruches. Ich bin fast verleitet dazu, typischen Arschloch-Move von meiner Seite aus zu machen, nämlich hast du ein Beispiel? Ich frage mich gerade, was könnten das für Entscheidungen sein? Ich habe auch eins in meinem Kopf, aber ich frage mich einfach, was ging durch Nietzsches Kopf, als er all das gesagt hat, weil das klang ja jetzt erstmal, ne, okay, Gott ist tot, ne, das alles haben wir irgendwie überwunden, wir sind nicht mehr im 14., 15. Jahrhundert, es kam die Aufklärung, ne, Gott ist tot, wir haben dann plötzlich sowas bekommen wie ein ja, eben diese Aufklärung, eine Wissenschaft wurde immer größer und immer wichtiger und hat auch neue Ideologien sozusagen angeboten. Na, also das so als irgendwie Status quo, in dem er sich auch befunden hat und sich dann gefragt hat, okay, ich bin eigentlich mit beiden nicht zufrieden. Weder wie es früher war, noch wie es jetzt heute dann zu seiner Zeit und ja heute eigentlich auch immer noch ist. Und wollte jetzt einen ganz anderen Maßstab finden, Entscheidungen zu treffen. Und diese Widersprüchlichkeit hast du gerade auch ganz viel betont. Ich hatte ja ganz am Anfang, als du mich gefragt hast, über die Liebe geredet, ne? Und über Beziehungen und dass man ja auch zu Beziehungen, irgendwann sagt man ja, willst du mit mir gehen? Und man sagt ja oder nein. So, ne? Ja. Und das hat gerade sehr gut gepasst zu dem, was du auch gesagt hast. Das ging mir nämlich so durch den Kopf dabei, dass obwohl man ja gesagt hat, es Tage gibt, wo man eigentlich sich denkt, nee, ne? Das gibt's ja. Und gleichzeitig weiß man aber auch, ja, okay, ich denke gerade nein, aber eigentlich meine ich doch im Großen und Ganzen ja. Und das ist doch auch okay so, ne? Und es geht weiter und morgen ist das schon wieder, sieht die ganze Situation schon wieder ganz anders aus, ne? Also das ist ja so ein bisschen das Widersprüchliche, was dabei stattfindet. So gerade in meinem Kopf. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt das ist, worüber wir reden. Reden wir über so etwas wie Entscheidungen in der Liebe? Geht's um was für Entscheidungen geht's eigentlich? Was ging Nietzsche da durch den Kopf? Ja, darauf eine direkte Antwort und dann gleich noch die ganze Schwierigkeit, die da einhergeht im dritten Kapitel. Es geht ja um existenzielle Fragen. Ja. Die existenzielle Frage ist nicht, bin ich mit der Person zusammen oder nicht? Sondern die Entscheidung, die dahinter steht, ist eigentlich, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Welche Werte liegen mir zugrunde? Was ist das, was mir wirklich gut tut, diese Entscheidung als ewige Entscheidung zu treffen? Also es geht nicht darum, wenn jetzt deine Freundin Sarah heißt, sich für Sarah zu entscheiden, sondern es geht darum, für mich zumindest, eine ewige Entscheidung zu treffen. Okay, mir ist der Wert von Vertrauen wichtig, von Solidarität, von Wärme. Das ist ja der entscheidendere Moment, dass nämlich all dem im Kleinen auch, dass dem etwas zugrunde liegt, nämlich Werte im Regelfall und dass diese Werte selbst getroffen sind und nicht, dass du im Handbuch nachguckst des Erziehungsratgebers, der sich orientiert an irgendeiner Wissenschaft und der sagt, ja, die wichtigsten Werte sind ökonomische Absicherung. Viel Freude und Spaß und einmal im Jahr im Urlaub, keine Ahnung, ne? Sondern setz dir selber Werte. Guck auf dein eigenes Leben. Guck auf dein eigenes Leben und treffe im besten Falle die Entscheidung in Form eines idealisierten, bejahenden, erhabenen Zustandes dieser ewigen Entscheidung. Also, natürlich ist die Entscheidung nicht. Okay, warte, ganz langsam. Das ist ja eigentlich. Du hast vorher gar nicht so viel von Werten gesprochen unbedingt. Ne? Ich finde, dann fällt der Groschen vielleicht auch noch mal mehr. Weil das stimmt, das ist quasi eine Metaebene höher. Ne? Das ist dann so, es geht jetzt nicht um Sarah oder nicht Sarah quasi, ne? Sondern es geht, wenn ich selber für mich in meinem super individuellen Leben, was ich hier auch nur einmal habe und nur einmal lebe und was irgendwie so die ganze Welt quasi beinhaltet, weil das ist alles, was ich wahrnehme und so. Ne? Das ist alles in diesem einen Leben drin. Wenn ich da sage, der Wert der Liebe quasi ist das, was über allem steht für mich, weil ich das vielleicht auch so fühle, dann ist das der entscheidende Punkt, wofür ich mich dann entschieden habe. Richtig? Genau, es geht da hinzu, ja. Weg von, egal was jetzt die Kirche früher gesagt hat, ne, weil es geht um ja, weiß nicht, die Liebe ja schon, die Liebe zu Gott vielleicht, ne? Oder es geht auch um die 10 Gebote, ne? Das ist so der erhabene, erhaben ist jetzt falsche Wort, das ist der wichtige Wert, ne? Der ist jetzt so gesetzt. Das ist das Entscheidende. Der ist gesetzt. Und der ist nicht selbst gesetzt. Genau, nicht selbst gesetzt. Sondern du kannst ja zu den gleichen Werten kommen wie die Kirche. Das ist ja nicht das Problem bei Nietzsche. Mhm. Sondern es geht um die Selbstsetzung deiner Werte in der Orientierungslosigkeit, in der du dich befindest, weil alles tot ist. Genau, also das, ne, quasi zurückgeblickt, ja. Kirche, das sind die gesetzten Werte, hin zu der Jetztzeit, Wissenschaft gibt Werte vor, die man, wir gehen jetzt mal in die Schule hinein, die man vielleicht auch, wenn man auch noch ein sehr starres Schulbild hat, was wir ja auch in Großteilen noch immer haben, auch, wo einem vielleicht auch gewisse Werte mehr oder weniger aktiv, irgendwie vielleicht auch so nebenbei vermittelt werden, dass das, okay, das sind jetzt die wichtigen Werte. Könnte sich ja auch vorstellen, weiß nicht, naja, der Nationalismus wird noch wieder größer, ne, dass das auch auf einmal wieder mehr in Schulen auf einmal gelehrt wird, ne, um jetzt vielleicht noch ein bisschen Abstand von zu bekommen, das besser verstehen zu können. Und auf einmal denken alle wieder, ja, nee, das habe ich so in der Schule beigebracht bekommen, das ist ein wichtiger Wert, der ist so gesetzt, nee, ist schon wichtig, sein Land zu lieben, sein Vaterland zu lieben, so, ne, als etwas vielleicht auch vermeintlich Wissenschaftliches, ne, weil irgendwelche Wissenschaftler sich damit auseinandergesetzt haben und zu der Entscheidung gekommen sind, nee, es ist schon gut, auch Nationen zu haben, weil das ist toll für die Wirtschaft, bla bla bla, ja. So irgendwie. Ne? Also das ist quasi das andere Extrem, was er dann gesehen hat auf der Seite der Wissenschaft oder auch Gesellschaften ja generell eigentlich, ne? Die einen auch Werte vermittelt. Genau. Und das wollte er alles nicht. Er wollte eigentlich einen Menschen... Ja. Der selber sich die Werte setzt? Oder wie, genau, der sich der so ein Übermensch ist, der super stark ist, der erhaben ist und der nicht in so einer Sklavenmoral von genau dem lebt, was du gerade gesagt hast, um mal jetzt ganz schnell ganz viel Dropping von Begriffen von Nietzsche zu machen. Aber das ist aber alles wichtig und richtig. Ne? Natürlich ist alles richtig. Also es geht jetzt nicht darum, das meintest du ja auch gerade, man kann dann auch selbst aus freien Stücken heraus sagen, für mich ist in meinem Leben spielt der Glaube eine ganz, ganz große Rolle. Und dann bin ich vielleicht auf einmal ganz viel mehr in der Vergangenheit, in Anführungszeichen, wieder beim Christentum, so, als vielleicht andere Menschen. So, ne? Aber dann ist es eine selbstgetroffene Entscheidung, die man da hat. Ja und nein, weil das ist dann ja vielleicht doch ein bisschen komplizierter. Es geht, ja. Also vielleicht nochmal zwei Sachen. Erstens, das Einfachere zuerst. Diese ewige Entscheidung, diese ewige Wiederkehr ist wie so eine Schablone, wie so ein Prüfstein, wie so ein Ding, was du nehmen kannst und sagen, weil wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe, wäre das eigentlich auf ewig bejahend und fröhlich treffe, dann ist das in der Regel eine gute Entscheidung für mein Leben. Sie muss ewig sein, lebensbejahend, fröhlich, schöpferisch gestalten. Dann, das ist wie so eine Hilfestellung, wenn ich jetzt wieder irgendwie daran mich orientiere, was ist mir eigentlich wirklich im Leben wichtig, dann nehme ich das wie so ein Gedankenexperiment und aktiviere das für mein eigenes Leben. Das gibt mir auch so ein bisschen Beständigkeit und Sicherheit und ne, Vertrauen letztlich dann auch, damit ich nicht... So ein Test, den man quasi anwendet. Genau, und ein Schutz vor Autoritäten. Damit ich nicht zu schnell wieder in die Wissenschaften als neue Autorität oder in Gott als Autorität oder in wen auch immer, einen Führer als Autorität hineinspringe. Warum? Weil dir diese ewige Entscheidung, dieser Prüfstein, dir ja diese Sicherheit und Beständigkeit geben kann als Momentum für deine eigene Identität. Und das ist ja häufig das, was große Glaubenssysteme quasi dir versprechen, nämlich Sicherheit, Kontrolle, Beständigkeit etc. Ja? Soweit erstmal. Ich beantworte noch die andere Frage. Die hast du ja noch. Ja, okay. Oder sonst auch erstmal. Du weißt ja wahrscheinlich gar nicht mehr. Das andere war, man könnte man sich jetzt nicht selbst gewählt frei für die Kirche entscheiden, zum Beispiel. Ja und nein. Also glaube ich, so habe ich nie so verstanden. Wenn du dich jetzt bloß entscheidest und sage, ja, ich ordne mich jetzt der Bibel unter. Nehmen wir das jetzt als Beispiel. Ist jetzt kein Bibelbashing. Ich kann auch alle anderen großen Religionen nehmen, kann man mal den Islam nehmen, dann eher nein bei Nietzsche. Sondern es geht ja darum, sich nicht etwas komplett unterzuordnen, sondern selbst gewählt Werte zu setzen. Also nicht nur bloß dann, okay, ich bin für den Islam oder für die Bibel und dann glaube ich jetzt zu 100% alles, was da drin steht, sondern auch dann als guter Gläubiger, als guter Christ ist es aus einer Auseinandersetzung eigentlich auch da eine Setzung deiner eigenen Werte. Okay, dann kann nicht zu den gleichen kommen, aber mir ist vielleicht das wichtig, dass man seine Eltern ehrt oder so, ne, 10 Gebote, und dann picke ich mir das sozusagen raus, heißt aber nicht, ne, also das ist ja immer so ein Komplettpaket, wenn man sagt, ich bin Christ, kann man schnell denken, okay, das heißt, du glaubst an das und das und das kommt alles so mit einher und das wäre dann eben quasi nicht dieser freie, erhabene Mensch, der sich das alles selber setzt, ne, und selber zusammenbaut auch. Das ist wichtig. Selbst zusammenbauen. Nämlich selbst Begründungen finden für seine Moral. Selbst Begründungen finden für seine Werte. Werte nicht einfach übernehmen, Eltern zu achten, sondern das selbst zu begründen. Weil in der Regel ist es ja so, man hat ja die 10 Gebote und die benimmt man dann einfach so. Mhm. Die Begründungsstruktur dahinter ist ja bei Glaubenssystemen häufig, nicht immer, aber häufig, jetzt ganz plakativ, weil es Gott gesagt hat. Das wissen wir ja alle, wir hatten hier Logik, ist kein gutes Argument, sondern ich schaue mir die Begründung dahinter an. Warum ist mir das gerade wichtig? Was sind meine Werte? Was steht da eigentlich hinter? Und dann setze ich mir in dieser nihilistischen Welt mein eigenes Leben. Und im besten Fall sind dann Entscheidungen so zu treffen, die fröhlich, lebensbejahend, glücklich sind, die auch immer. Weil Nietzsche ist kein reiner Egoist, das könnte man daraus lesen, der auch immer das Gemeinwohl letztlich im Blick hat, weil wir können nur glücklich sein, wenn es auch um uns herum den Menschen gut geht. Dann, ne, mache ich jetzt heute nicht alles mehr, aber das wird dann vielleicht noch ein Tick komplizierter. Aber letztlich geht es darum, zunächst einmal sich bewusst zu machen, dass alles um uns herum zerstört ist, dass wir ewige Entscheidungen zu treffen haben oder dass wir Entscheidungen zu treffen haben, die Schablone der ewigen Entscheidungen uns hilft, lebensbejahende, fröhliche, weniger autoritäre Entscheidungen zu treffen, sondern selbstgestaltet durchs Leben zu gehen. Ach, funktioniert das immer so gut mit dieser Schablone der ewigen Entscheidungen, die ich im Idealfall dann fröhlich treffe und sich das so durchzieht? Weil man ist ja doch auch oft in seinen Affekten, in seinen Gefühlen sehr überwältigt und könnte dann schnell denken, ah ja, doch, keine Ahnung, wenn ich jetzt ganz plumpes Beispiel, ne, aber ich habe irgendwie ein neues Videospiel und ich überlege mir, ah, was spiele ich denn heute? Was könnte ich denn jetzt auf Ewigkeiten spielen? Ja geil, neue GTA-Teil kam raus, das könnte ich bis ans Ende meiner Tage könnte ich das spielen, so, ne, und nach 2 Wochen denkst du ja, so geil finde ich es irgendwie doch nicht, wie ich am Anfang vielleicht dachte. So, gerade super plumpes Beispiel, aber ist man nicht auch schnell in der Situation dann von seinen Gefühlen übermannt und macht es dann überhaupt noch Sinn, diesen Test zu machen der Ewigkeit? Er macht insofern Sinn, also nach Nietzsche ist es ja so, das sind ja immer so Idealzustände und es geht ja letztlich darum, dann würde ich auch gleich nochmal ins dritte Kapitel übergehen, weil das gerade so ein bisschen verschwimmt. Ja. Aber nach Nietzsche geht es ja darum, auch immer wieder sich selbst zu überwinden, sich selbst zu hinterfragen, zu reflektieren und sich seiner eigenen Existenz und seiner eigenen Verantwortung bewusst zu sein. Wir sind nicht einfach nur ein Spielball von dem nächsten GTA, sondern wir treffen Entscheidungen für das nächste GTA. 6 dieses Jahr, Ende des Jahres kommt es wahrscheinlich raus. Und dann ist es doch spannend, diese ewige Wiederkehr kannst du doch trotzdem anwenden. Insofern, dass du sagst, weißt du was, GTA hin oder her, aber der Moment des Spielens, der Moment der Freude, der Moment dessen, dass ich spielend durch die Welt gehe, das ist mir wichtig. So gestalte ich mein Leben. Da gehören Videospiele dazu, aber auch andere Momente des Spielens. Das ist mir wichtig. Und da kann ich, also du kannst ja nochmal reflektieren, warum spiele ich gerade GTA? Was ist das, was dahinter steckt? Was steckt hinter GTA? Was steckt hinter dem Video? Die Werte. Ja. Ne? Also ja. Darum geht es. Es geht immer um das Grundlegendste, um die Existenz. Ja, und das sind meistens Werte. Also auch wenn du jetzt in die Psychopathologie reingehst, also eine Störung wie eine Depression oder eine Angststörung oder wie auch immer, dann ist es häufig auch klug, sich mal anzugucken, welche Werte liegen diesen Menschen eigentlich zugrunde. Nach was orientiert, was ist der Orientierungsrahmen seines Handelns? Und daran zu arbeiten ist häufig zum Beispiel bei Depressionen sehr, sehr sinnvoll und auch langfristig ergiebig, dass man aus so einer Depression zum Beispiel rauskommt, weil es spannend ist, welche Werte liegen eigentlich all dem nochmal zugrunde? Und was ist es? Also ist es ein Fehlen von Werten? Bei einer Depression meinst du? Beispielsweise, ja, oder was ist es? Ja, was ist es? Ist es, ja, fehlt ein Wert? Ist es der falsche Wert? Was ist das, was man falsch machen kann? Wo Nietzsche sagt, hier, ne, also selbst wenn ihr müsst euch ja irgendwie, auch ne, heutzutage ist es ja so, man entscheidet sich ja immer wieder für irgendwas so, ne? Aber scheinbar entscheiden sich ja Leute falsch. Und er sagt jetzt, guckt euch mal ganz grundlegend die Werte an. Ne? Ja, also machen wir die einfachste Antwort ist eigentlich, dass es Werte sind, die sich passiv darstellen, die auch übernommen worden sind von Autoritäten. Das sind häufig zerstörerische Werte. Ganz klar, ganz praktisch in der Depression, Werte, die ich von meinem Vater übernommen habe, von meinen Eltern, von meiner Mutter, die ich von anderen Autoritäten übernommen, das sind eigentlich nicht meine eigenen, sondern, warte mal, mir geht's so schlecht, weil ich die ganze Zeit hinterher strebe, weil ich ja gelernt habe, um gemocht zu werden, muss ich Leistung bringen. Also der Wert der Leistung definiert mein Leben. Das reicht meistens schon, um dann selbstgewählt, selbstschöpferisch Werte zu setzen. Das kommt quasi von außen. Ja. Und man wird so zugehämmert damit, dass ein das fast schon so ins Unterbewusstsein irgendwie hinein. Also es ist ja auch kein, weiß nicht, ob das so ein bewusstes, so eine bewusste Entscheidung ist, ne? Aber man merkt das ja schon, auch gerade mit diesen ganzen, diese ganze Bro-Culture irgendwie, ne? Also Bro-Culture, noch nie gehört. Aber nee, hast du nicht? Ja, doch, ja, auch so diese, ja, so. Das ist dann wird es schon fast schon so rechtslibertär-mäßig und sowas da vielleicht auch. Aber was mir eigentlich durch den Kopf geht, sind diese ganzen Leute, die dieses komm in die Gruppe, hier kommen wir starten das nächste Amazon Affiliate Business, was auch immer. So, ne? Da geht's ganz oft darum. Sind die ganzen Coaches. Genau. Und das sind oft junge Leute, die sie ansprechen, die natürlich auf der Suche sind nach einer Identität und oder nach einer Entscheidung, die sie treffen. Und das ist ja das Geile eigentlich, die sich bewusst sind, dass die Welt nihilistisch ist. Genau, ja. Das ist ja eigentlich ist die Pubertät das Beste. Weil da wird uns langsam bewusst, warte mal, das ist ja doch alles gar nicht so determiniert, wie mir immer gesagt wurde. Und genau, und dann wird da die Brücke zu einer neuen Autorität geschaffen. Das ist ja genau, und dann übernimmt man jetzt einfach. Man denkt sich vielleicht, ja geil, ja, ich will auch ein Business starten und durchstarten und reich werden und so, dann werde ich glücklich. Und zack, hast du einen Wert übernommen, nämlich wenn man was leistet, dann bin ich auch selber was wert. Das definiert mich sozusagen, etwas zu leisten. Ne? Und diesen Wert hat man dann übernommen, fast gar nicht so bewusst eigentlich. Und das ist jetzt das auch, was Nietzsche dann unter quasi anderem, wenn man es jetzt auf die modernen, ich bin jetzt ja irgendwie auch da irgendwie psychotherapeutisch immer angehaucht, aber auch da kann man das sicherlich erfinden. Und das genau ist da zu sehen, ist aber im Besonderen geht es grundsätzlich um Autoritäten, die unser Leben bestimmen. Und Nietzsche möchte, dass wir unser Leben selbst wählen. Und aber es sind immer Werte gemeint, ne? Es geht um Werte, ja. Okay. Ja, um so grundlegendste Dinge. Und das sind in der Regel Werte, würde ich auch sagen, ja. Genau, aber es ist, glaube ich, gut, das zu sagen, weil sonst kann man da auch, so wie ich vielleicht auch am Anfang geantwortet habe, auf sowas kommen wie die Liebe oder sowas im Leben oder eine ganz konkrete Beziehung, ja, vielleicht auch, ne? Das wirkt schon sehr grundlegend für viele. Ist es auch, ne? Aber klar, so etwas wie Werte ist noch mal grundlegender und noch mal bestimmen der das eigene Leben. Es ist auch etwas, wo man sich nicht so oft Gedanken drum macht, was sich aber lohnt, selbst mal zu erforschen. Was habe ich überhaupt für Werte? Und vielleicht auch, woher habe ich die? Und sind das wirklich Werte, die zu mir passen, die mich erfüllen? Und wo wurde ich vielleicht beeinflusst von anderen Menschen, von der Gesellschaft, von Systemen, die mich zu irgendwelchen Werten gebracht haben, die vielleicht gar nicht zu mir passen. Oder? Das ja, ganz genau. Und die Entscheidung für diesen Wert möchte ich, wenn ich darüber nachdenke, dann im besten Fall ewig treffen können, immer wieder jeden Tag aufs Neue und glücklich dabei auch sein, diese Fröhlichkeit. Ja, und das ist halt das Leben und dann gehen wir ins dritte Kapitel, nämlich jetzt ging es schon ganz viel um die Umsetzung. Ich würde gleich trotzdem nochmal im dritten Kapitel kurz was da sagen zu wollen, aber letztlich geht es auch darum, diese Widersprüche von unterschiedlichen Werten auch zum Teil auszuhalten oder diese Welt nicht zu sehr schablonenhaft zu sehen. Also Nietzsche war ja der Verrückte, der crazy Typ, der mit Pferden gesprochen hat, der auf dem Marktplatz einfach tot umgefallen ist, förmlich, nicht ganz, aber auch das ist ja Teil dessen. Oder wenn man solche Denker nimmt wie Michel Foucault, die sich ganz viel damit auseinandergesetzt haben, was heißt eigentlich jetzt Krankheit, was heißt Gesundheit? Das wird ja definiert von Autoritäten. Und diese Autoritäten zu hinterfragen und zu sagen, ey, warte mal, wir haben bis, weiß ich nicht, 1990 oder so Homosexualität als Krankheit gesehen. Und wir nehmen das mal raus aus den Katalog der Krankheiten und zack, bumm, sind Millionen von Menschen geheilt. Das sich bewusst zu machen, Autoritäten schaffen Wirklichkeit. Sei aber auch deine eigene Autorität. Hab dir das bewusst. Sei dir dem bewusst, dass deine Existenz nihilistisch gestaltet ist. Du bist in dieser Welt. Gott ist tot. Eigentlich, pass auf, es gibt wieder Autoritäten, die in diese Rolle spielen wollen. Aber übernimm Verantwortung für dein Leben, bitte. Triff eigene Entscheidungen. Setz dir eigenen Werte. Setz dir eigenen Werte und nutz da vielleicht den Moment der ewigen Entscheidung als Schablone, um ein bisschen Sicherheit und Klarheit für dich selbst da reinzubekommen. Aber triff eigene Entscheidungen. Sei mutig, sei stark, sei der Übermensch. So, sei nicht schwach, sei nicht ein Sklave, Sklaven, die jemand anderen die ganze Zeit gehorchen, sondern sei stark. Und stark nicht im Sinne von ruppig, ich bringe andere Menschen um, sondern starke Menschen sind Menschen, die selbstbestimmt, selbstgewählt leben. Im Rahmen dessen, wie es geht natürlich. Und dann landet man irgendwann beim Existenzialismus. Das kennen wir ja auch alle schon so ein bisschen. Und wer das auch nicht kennt, kann die Folgen dazu hören. Mhm. Dann Namen wie Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, anteilig auch Heidegger als Phänomenologe zu nennen. Dann landen wir immer weiter da in dieser existenzialistischen Philosophie. Aber das sind so die Grundsteine. Spannend, auf jeden Fall. Das ist ja dann doch ganz schön viel auch eben genau dieser Übermensch, oder? Oder dieser erhabene Mensch, von dem du auch geredet hast. Ja. Ne? Das ist ja eigentlich auch, worüber wir viel geredet haben. Teilweise mit so Umwegen dann quasi, die auch interessant waren, mit der fröhlichen Wissenschaft. Ja. Ne? Quasi als vielleicht auch ein Fall, den vielleicht auch Nietzsche ganz besonders nochmal interessiert hat, selber auch als Wissenschaftler natürlich. Aber das ist ja eigentlich dann der Groschen, der fallen muss, oder? Also der entscheidende Punkt jetzt auch für diesen Podcast hier. Ja, ganz genau. Und ich würde jetzt nochmal ins dritte Kapitel springen, wo es so ein bisschen um die Umsetzung und das Paradoxon dieser ganzen Wahlmöglichkeiten geht. Das interessiert mich auch noch. Ja, die Widersprüche hattest du ja auch nochmal angesprochen. Genau. Ne? Dann lass uns mal rübergehen. Kapitel 3. Das Paradox der Wahl. Also, wir haben eben rausgehört, dass es bei Entscheidungen wichtig sein kann, sich zu überlegen, ob es auch eine ewige Entscheidung darstellt. Und da im Besonderen die Werte herausgearbeitet. Grundsätzlich, wenn man jetzt Nietzsche in Gänze nimmt, geht es bei ihm auch darum, natürlich im besten Falle jede Entscheidung so bewusst zu treffen, dass sie grundsätzlich eine ewige Entscheidung sein könnte. Spannender oder existenzieller sind da sicherlich die Werte, aber sich auch trotzdem bewusst zu machen, wenn ich jetzt, also will ich diesen Beruf wirklich, treffe ich das als bejahende, fröhliche Entscheidung, ist das wirklich so? Kann ich mir auch vorstellen, da lange drin zu arbeiten, weil Langfristigkeit so einen Moment noch mal mitbringt, sich da auch selber zu hinterfragen. Auch da ist natürlich, also auch in den kleinen Entscheidungen, kann man diese ewige Wiederkehr anwenden, wenn es um existenzielle, große Fragen geht, im Besonderen bei Werten, Hinterfragen von Autoritäten und all das, was dazugehört. Aber auch im Kleinen letztlich als Unterstützungshilfe für dein oder euer Leben da draußen. Und er sagt, man bauscht die Frage auf sozusagen. So, ne, wenn ich mich das direkt frage, okay, wie wäre das, wenn ich das bis an mein Lebensende machen würde, wenn ich dann immer noch sage, ja, okay, finde ich trotzdem gut, trotzdem nicht abschreckend, dann ist das scheinbar erstmal eine ganz gute Wahl. Ne? Heißt ja nicht, dass ich das unbedingt genauso durchziehen muss. Ne? Nee. Das ist ja quasi das. Aber das ist so ein Gedankenexperiment, eine Schablone, durch die man durchgucken kann als Hilfe. Und sie motiviert zum Nachdenken und zum Begründen der Entscheidung. Also wenn ich mich jetzt ewig entscheiden müsste, Redakteur zu sein, beispielsweise, in irgendeinem Format, in einer Fernsehshow, wo auch immer. Als Job jetzt. Als Job. Mhm. Dann versuche ich, erst wenn ich wahrscheinlich wirklich überlege, angenommen, das mache ich jetzt ewig. Okay, warte mal, lass mich mal überlegen und selber begründen, warum ich das eigentlich machen will, was daran irgendwie gut ist, was daran schlecht ist, etc. Mhm. Das veranlasst erst häufig eine tatsächliche Begründung für deine, dann doch auch häufig. Darüber nachdenken. Auch. Genau, genau. Mhm. Und nicht nur rein emotional, spontan zu reagieren, sondern auch mal einen Schritt zurückzugehen und nachzudenken. Und du sagst auch selber, wisst ihr was? Wir treffen ja jeden Tag Entscheidungen, die sich auch tatsächlich stets wiederholen und die auch nicht nur einmalig vorkommen. Also wir treffen beispielsweise jetzt bei dir, hast du vorhin gesagt, jeden Tag neu die Entscheidung, monogam zu leben. Als ein Beispiel. Oder deinen Job jetzt auszuüben oder diesen Podcast zu machen. Wir treffen ja schon häufig solche ewigen Entscheidungen, die sich zum Teil das ganze Leben gestalten. Also besonders bei Eltern zum Beispiel, die haben sich für das Kind entschieden. Die wenigsten Eltern entscheiden sich nach x Jahren gegen das Kind dann, sondern es hat so eine Form, das hat so einen Charakter dieser ewigen Entscheidung. Mhm. Und im besten Fall hat man sich, besten Falle, wenn man auch die Möglichkeit dazu hatte, vorher Gedanken gemacht, ob man diese ewige Entscheidung auch tragen möchte. So. In dem Fall ist es halt wirklich de facto eine ewige Entscheidung, ne? Aber es können, also ja. Ja, eigentlich, klar, kannst das Kind auch abgeben, aber oder abhauen, so. Aber eigentlich ist es eine ewige. Genau, das nimmt dann schon sehr viel mit, auf jeden Fall, wenn man sich da dann nochmal dagegen entscheidet. Mhm. Das sind sehr hohe Kosten sozusagen, muss man so auszudrücken. Aber auch kleinere Entscheidungen kann man quasi in Anführungszeichen dann auf ewig treffen. Auch wenn, ne, also so ein bisschen metaphorisch gesehen. Ja, ja, also auch so etwas wie vegetarisch zu leben. Also sich darüber Gedanken zu machen, ist das etwas? Das hat ja auch was dann schnell, bei so großen Begriffen ist man schneller bei den Werten als bei gleich kleineren Begriffen. Aber ist dieses Vegetarische für mich etwas, was ich mir als ewigen Moment vorstellen kann? Und da sagt Nietzsche, wir wiederholen und tatsächlich stets Entscheidungen. Und dann ist es auch wichtig oder kann es hilfreich sein, diese ewige Schablone der Entscheidungen zu nutzen. Und gleichzeitig sagt er, wir sind auf der einen Seite frei, Entscheidungen zu treffen, und andererseits überfordert uns das auch häufig und lähmt die Freiheit und führt dann immer wieder zum Hang zu neuen Autoritäten, sich das unterzuordnen. Das ist dieses Paradoxe. Wir, auf der einen Seite sind wir frei, wir wollen vielleicht auch irgendwie freie Entscheidungen treffen, das Schauspielern wir vielleicht auch immer so ein bisschen, ja, ich will doch selber entscheiden, ich will jetzt keine Verbotspolitik, die mit dem Gendern sollen alle aufhören. Ich bin jetzt mal so ein bisschen provokant. Und gleichzeitig sagt er, dass diese Möglichkeit der freien Entscheidungen, die wir auch geworfen sind, die wir alle haben, dass die uns immer noch überfordert häufig, weil wir nicht stark genug sind, kein Übermensch sind, nicht erhaben sind, nicht stark genug sind. Und dann lähmt es unsere Freiheit. Wir versuchen das irgendwie auszuhalten und haben wieder einen Hang zu neuen Autoritäten. Und dieser Hang zu neuen Autoritäten ist so eine Form, mit dieser Orientierungslosigkeit umzugehen. Und dann sagt er, bevor ihr neue Autoritäten sucht und orientierungslos durch die Welt läuft, dann versucht doch, und das ist ja diese Idee, nicht nur selbst Entscheidungen zu treffen, sondern die Sinnsuche zum Beispiel auch selber zu fördern und sich da auch selbst zu fordern, sich mit beispielsweise Philosophie auseinanderzusetzen, als etwas, wo es um, so sagt er, um eine Selbstschaffung geht. So übersetzt er, glaube ich, sogar Philosophie, wenn ich es gerade richtig in Erinnerung habe, als eine Form der Selbstschaffung, sich selbst das Leben zu gestalten, selbst Sicherheiten zu gewinnen, die Orientierungslosigkeit und die Lähmung der Freiheit zu begegnen mit der bewussten, bejahenden, fröhlichen Entscheidung alltäglich und nicht in die Lähmung, in die Autorität, in auch in diese Passivität zu geraten von ich kann eh nichts ändern, also gebe ich allen anderen die Schuld daran, dass mein Leben scheiße ist, sondern aktiv, selbstschöpferisch, gestalterisch zu werden und neue und eigene Werte zu finden, Glaubenssysteme zu hinterfragen und wie gesagt, ja, die Antworten auf dem innerhalb der Welt und die ganzen Fragen, die innerhalb der Welt auf dich zukommen, dort besten Falle Antworten zu finden, wo man wirklich dahinter steht, wo man da wirklich im besten Falle sogar eine ewige Antwort darauf hätte, im Sinne, so wie es Nietzsche gerade eben schon ein paar Mal gesagt hat, als dieses lebensbejahende, schöpferische, fröhliche, gestalterische, kreative. Und erst wenn uns das gelingt, und das ist ein Idealzustand, das kriegen wir nicht komplett hin, aber wenn uns das gelingt, dann kommen wir diesen Übermenschen näher. Dann kommen wir diesen Übermenschen näher, und der Übermensch oder dieser erhabene Mensch, das ist der Mensch, der wirklich in der maximalen Verantwortung für die eigene Existenz einsteht oder der da wirklich so mit seiner Freiheit umgehen kann, dass er vollkommen Verantwortung oder vollkommene bewusste Gestaltung seiner Existenz einnimmt. Und daran merken wir ja, der Übermensch hat nichts etwas nach Nietzsche nationalistisch Rechtes, so wie man es, wie es seine Schwester gedeutet hat und dann Fotos mit Hitler gemacht hat. Wirklich so? Da kennt man den Begriff auch her, ne? Das ist ja viel vom Nationalsozialismus quasi geprägt, aber eigentlich nicht so gemeint gewesen in dieser Ideologie. Ja, sondern nach Nietzsche, wie gesagt, in dieser ewigen Wiederkehr unserer Entscheidungen, das als Prüfstein zu nehmen und selbst bejahend und fröhlich durchs Leben zu gehen, selbst Werte zu setzen, Entscheidungen zu treffen, wo man dahinter steht, selbst mutig zu sein, ein Übermensch zu werden letztlich, die Wissenschaft zu nutzen als eine Form, auch so wie sie jetzt existiert, als Form der Entdeckungsreise, aber für dein eigenes Leben und nicht dieses akademisch im Sinne von Nützlichkeit und Ökonomisierung, sondern im Sinne von einer Perspektive, sich seine Welt auch zu gestalten, sich bewusst zu machen, man kann seine Welt mitgestalten und man ist selber sogar der Ausgangspunkt, rein erkenntnistheoretisch ja sogar, für die Welt, wie sie sich um mich herum darstellt. Mhm. Ja, also es ist mehr, das waren ja jetzt auch nochmal viele Sachen, wir können über alles dann nochmal so im Detail reden, aber es ist auch ganz grundlegend, ich gehe nochmal ein bisschen grundlegender drauf zurück, ja? Ja. Vor allem ja auch dann eine Geisteshaltung eigentlich, die man einnimmt, oder? Weil es heißt ja auch nicht gleichzeitig den Fehlschluss, hatte ich gerade ganz kurz im Kopf, aber würde ich jetzt direkt wieder verwerfen. Man könnte ja auch denken, okay, das heißt, ich muss immer selber nachdenken. Das heißt, ich muss mich ganz doll informieren in einem Thema und so. Aber da kommt man ja schnell auch an seine Grenzen. Mhm. Ne? Selbst wenn ich mich für beispielsweise Politik interessiere, ich kann ja jetzt nicht alles, ich muss ja auch bei irgendwelchen Leuten zuhören und sagen, ja, okay, du hast recht. So, ne? Und das heißt ja dann aber nicht, oder diesen Fehler, man könnte dann den Fehler machen, dass man sagt, okay, diese Person hatte einmal recht, das andere, was sie sagt, klingt irgendwie auch erstmal interessant, da höre ich mal weiterhin zu und dann kommt man da vielleicht auf einmal, rutscht man da in sowas hinein, wo man sagt, dieser Person vertraue ich zu 100% und das wird so eine Autorität irgendwie, die sich dann da aufbaut, weiß nicht, irgendein politischer Führer beispielsweise, ne? Und das wäre dann der Punkt, wo Nietzsche sagen würde, ja, ne, hier bist du jetzt schon wieder gerade gar nicht der erhabene Mensch. Aber das heißt auch nicht, dass ich nicht quasi anderen Menschen zuhören kann. Ne? Ich muss ja jetzt nicht die Welt komplett alleine ergründen. So, ne? Also ich kann ja trotzdem auch auf die Wissenschaft hören oder auf Menschen hören. Ich muss nur selber drüber nachdenken, ist denn das auch dieses eine Argument vielleicht, ne? Um nochmal die Logik irgendwie mit reinzubringen, dieses eine Argument an sich, unabhängig von der Person, überzeugt mich das? Sag ich dazu ja, zu anderen Sachen nein, ohne jetzt immer so ganze Ideologien, weißt du, Nietzsche würde bestimmt auch niemals sagen, er ist Kommunist oder sowas dann, nee, ne? Sondern nee. er würde trotzdem sagen, vielleicht, keine Ahnung, ist er auch sehr links eingestellt, das weiß ich jetzt gerade gar nicht ganz genau, wie es bei ihm dann politisch so war, ne? Aber oder wer auch immer kann sagen, ich bin super links, ich will vielleicht auch viel Gleichheit in diese Welt bringen, viel mehr als es jetzt noch der Fall ist, ohne gleich zu sagen, ich bin Kommunist und alles, was dann damit zugehört, nehme ich dann auch sofort mit auf. Ne? Es ist ja auch so eine Geisteshaltung, wie man auf die Welt blickt. Ne? Ja, komplett richtig. Und jetzt habe ich es, glaube ich, auch noch mal viel in meinen eigenen Worten, aber ich glaube, dadurch, dass es meine eigenen Worte sind, vielleicht auch noch mal ein bisschen simpler, hoffentlich zumindest ausgedrückt. Ja, und genau das ist es auch. Also die Wissenschaften sind hilfreich. Auch zur genau, die Wissenschaft, das ist nicht Der Teufel per se, sondern es geht darum, selbst individuell nicht nur die Welt zu zu verstehen. Also manche PhilosophInnen nehmen da manchmal vielleicht die vermeintlich, so nach Nietzsche vielleicht, vermeintlich leichte Haltung. Also so jemand wie Slavoj Žižek, den kennen vielleicht auch der eine oder die andere, der eher sagt, meine Idee ist es, die Welt zu verstehen und zu kritisieren und nicht zu gestalten, auch wenn der mal selber Politiker war. Und Nietzsche sagt jetzt, grundsätzlich geht es darum, nicht nur die Welt zu verstehen und selbst zu verstehen, sondern sich bewusst zu sein, seine eigene Welt, sein eigenes Leben zu gestalten und zu bejahen. Es geht bei ihm immer um Ja sagen, um die Entscheidungen. Das ist ja genau. Ja heißt, ich habe eine Entscheidung getroffen. Genau, ja. Für etwas, gegen etwas. Und die Selbstbejahung ist das Entscheidende letztlich. Aus sich selbst heraus, ja. Nicht weil XY Robert Habeck das gesagt hat, sondern weil Robert Habeck da vielleicht guten Punkt hat. Auf einer anderen Stelle hat vielleicht Friedrich Merz einen guten Punkt, ne? Oder wer auch immer. Ne? Also es geht dann nicht eben um Autoritäten beispielsweise oder um die Wissenschaft als eine Autorität, sondern um das eigene Entscheiden dafür. Aber es heißt nicht, dass man sich Argumenten frei von Argumenten macht. Ganz genau. Und komplett. Also keine Willkür. Ja. Das ist es. Ja, genau. Keine Willkür. Und die Haltung, es ist ja letztlich eine Haltung. Ja? Es ist ja auch ein Idealzustand. Also komplett frei von irgendwelchen Autoritäten, das ist auch schwer. Da müsstest du wahrscheinlich erstmal in die Psychoanalyse gehen und, na klar. Aber die Grundhaltung ist für ihn eine erstmal lebensbejahende, was nicht jeder sofort denkt, wenn er an Nietzsche denkt vielleicht, sondern der irgendwie so der Zerstörer, der Nihilist, der Macher, der Sinnlosen, sondern es geht darum, selbstbestimmt, selbstschöpferisch Perspektiven auf die Welt zu entdecken, zu verstehen, die Welt durch die eigenen Augen zu verstehen, weil wir haben alle einen vernünftigen Verstand und auch die Welt selbst um einen herum zu gestalten und nicht passiv in einen Autoritätsglaube hineinzuspringen, weil wir das nicht aushalten. Da hatten wir auch mal eine Folge zur Kierkegaard, wen das interessiert. Da ging es um die Form der Angst und schnell die Orientierung an Sicherheiten durch Autoritäten. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere mit dieser Taube, die so rumgeflogen ist. Naja, andere Geschichte. Sondern es geht darum, sich authentisch oder sich auseinanderzusetzen mit dem Leben. Leben lernen letztlich. Leben lernen, selbstbejahend, selbstbestimmt, selbstschöpferisch, im besten Falle mit der Schablone der ewigen Entscheidung, Werte zu setzen und zu leben in dieser doch dann irgendwo sinnlosen Welt, weil es nicht den übergeordneten Zweck und Sinn deines Daseins per Definition deiner Geburt gibt. Und das ist das, was er möchte, nämlich aktiv, gestaltend und im besten Falle in Form einer fröhlichen Wissenschaft, weil die fröhliche Wissenschaft sich mit der Existenz des Menschen auseinandersetzt und diesen Moment nicht verneint, weil der so schwer zu ökonomisieren ist, sondern den anerkennt und der ist gleichberechtigt neben den Naturwissenschaften vielleicht, ist auch die Kunst, die Kultur, die Philosophie, die Selbstschaffung einzuordnen. Und das möchte er. Er möchte wieder eine Wissenschaft haben, die lebensbejahend ist, die fröhlich ist, die nicht nur das Problem sieht und wie man das Problem dann löst, um besten Fall noch gut verkauft, sondern dass es dem Menschen als Menschen sieht, dass es nicht nur der Mensch ein Problem ist, was es zu. Ne, das ist ja auch so eine Idee. Den Mensch muss man stets verbessern. Es müssen, weiß ich nicht, Medikamente geben, die gewisse Erbkrankheiten ausschließen, was dann wieder gut ist, aber man geht dann drüber hinaus, nämlich Fähigkeiten zu implementieren durch neuronale Veränderungen etc. Da geht es ja letztlich hin und irgendwann sind wir im Cyberpunk-Universum und davor warnt er letztlich. Aber das heißt, diese beiden sind ja eigentlich zwei Themen fast schon, ne? Dieses Treffen von Entscheidungen, ewigen Entscheidungen und die fröhliche Wissenschaft, das hängt jetzt miteinander zusammen wegen dieser grundlegenden Annahme von Wissenschaft, die scheinbar sehr verbreitet ist, dass es Probleme gibt, die man lösen muss. Also das ist quasi die Ideologie, die in Wissenschaft drin steckt, die sie sich untertan machen, sozusagen, ne, wie ich als einfacher Bürger mich jetzt vielleicht untertan machen kann von irgendeiner Autorität, so macht sich die Wissenschaft an sich untertan von diesem Problemlösungsansatz. Ich habe immer irgendein Problem, was ich identifiziere, irgendeine Forschungslücke, die im Idealfall dann Geld bringt, wenn ich mich damit beschäftige. So, weil das ein Problem ist, was ist, ja, was andere Leute denken, okay, wäre gut, wenn wir das lösen, weil das bringt dann auch schlussendlich Kohle. Also das ist sozusagen das, was er da kritisiert, warum dieses beide zusammenhängt. Ja. Also dass die Wissenschaft selber kein erhabener Mensch ist, sozusagen. Richtig. Und das hast du eigentlich auch gerade schon angedeutet, dass die Wissenschaft so bis an die Stelle getreten ist von Gott. Also das ist so die neue große Autorität. Und genau, das ist dann für mich persönlich, aber er hat ja auch so viel über die fröhliche Wissenschaft geredet. Und das hatte ich jetzt das Gefühl, das ist sozusagen das, was er auf seinem Leben anwendet. Ne? Ich mache mich irgendwie frei von allem und zerstöre alle Werte und gucke mir dann irgendwie an, okay, was denke ich denn, wenn ich jetzt selber nachdenke, was so das Richtige ist. Das hat er auch auf die Wissenschaft angewendet, sozusagen. Ja, absolut, klar. Absolut. Und auch, können wir auch noch im Aufnahmeschluss drüber reden, inwiefern zum Beispiel KIs dazu führen, dass wir eher mehr in die Passivität geraten. Vielleicht als aktiv selbstschöpferisch E-Mails zu schreiben. Weiß ich nicht. Hm. Aber darauf können wir dann nachher noch kommen. Aber letztlich ist es das, was ich heute mitgebracht habe, nämlich die fröhliche Wissenschaft, die dieses große Problemfeld irgendwie da irgendwie auch für sich selbst aufgemacht hat. Und das, was das mit ewigen Entscheidungen und letztlich mit einer Lebensbejahung und einem fröhlichen, selbstbestimmten, erhabenen Leben nach Nietzsche zu tun hat. Und das ist ja auch ein bisschen anstrengend sicherlich, ist, sich damit auseinanderzusetzen, aber das ist der Weg. Aber das ist schlussendlich genau das, was er mit diesen Übermenschen dann meinte, ne? Ja. Ich benutze das Wort gar nicht so gerne, weil das so, schon so viel assoziiert wird mit dem Nationalsozialismus, traurigerweise. Aber deswegen habe ich heute von den Erhabenen. Den erhabenen Menschen, ne? Mhm. Ja, okay. Aber das ist, ne, nur damit man es auch irgendwie einordnen kann, wenn man das hört, weil das ist etwas, was man schnell hört, auch wenn man sich mit Nietzsche beschäftigt. Das, was du jetzt alles erzählt hast, das ist quasi unter diesen einen Begriff, könnte man das zusammenfassen, ne? Genau, genau. Und auch nochmal, vielleicht nochmal ganz, ganz kurz, dass er halt einfach ein Kritiker von Autoritäten ist. So, ja, und egal welche Art. Genau, und das, wenn er meint, weil das würden ja vielleicht Christen dann immer sofort erst sich irgendwie schaudern, wenn er sagt, Gott ist tot, da geht es um den Tod dieser Autorität. Also diese Autorität als etwas, was die Entscheidungen von dir kontaminiert, was dich selbst einschränkt. Ja, eigentlich könnte man auch vielleicht sagen, Gott wurde befreit, aber da können wir gleich im Aufnahmeschluss drüber reden, kam mir gerade so durch den Sinn, weil also befreit von vielleicht diesen starren Konzept von Religion. Gibt es Theologen, Religion, die das genauso auslegen. Und Kirche, so, ne, sondern halt, es geht dann vielmehr darum, wie lebe ich denn auch meinen Glauben aus und woran möchte ich glauben oder was ist mir denn auch wichtig, Werte sind für mich. So, dann drehen wir uns jetzt im Kreis, da können wir gleich uns nochmal weiter drehen im Aufnahmeschluss, den hört ihr dann auch bald, aber an dieser Stelle, ne, Punkt erstmal, oder? Erstmal, schönen Punkt. Schönes Pünktchen. Schönes Pünktchen wollte ich tatsächlich sagen. Ja, sehr schön. Das war doch nochmal wirklich, also war nicht erstmal komplex auf jeden Fall. Hinten raus kam wieder ein bisschen mehr Licht ins Dunkeln und es ist ja jetzt auch nicht die erste Folge mit Nietzsche gewesen. Also ich hoffe, ihr hattet vielleicht auch schon mal die anderen zumindest reingehört. Wenn nicht, hoffe ich, dass ihr da draußen trotzdem was mitgenommen habt. Ich auf jeden Fall und ich konnte mich an vieles von Nietzsche auch nicht mehr erinnern. Deswegen war das, glaube ich, ganz schön und sehr erhellend und ich gehe mit einem positiven Gefühl hier raus. Ihr da draußen hoffentlich auch und wenn ihr mögt und ihr fühlt genau das, dann lasst doch auch gerne 5-Sterne-Bewertung da. Oder folgt uns auf Instagram, schreibt uns gerne Nachrichten, da freuen wir uns außerordentlich. Genau. Stöbert so ein bisschen durch unser Archiv, was wir jetzt hier schon haben mit den ganzen Podcast-Episoden. Könnt ihr gerne mal gucken, da findet ihr bestimmt auch noch andere Philosophen, Philosophinnen, philosophische Theorien, die euch interessieren, die darauf auch nochmal aufbauen. Michi hat das schon vorhin genannt, der Existenzialismus beispielsweise, ne? So ging es dann auch irgendwann weiter. Das baut hier ja alles so aufeinander auf. Wir sind es jetzt nicht komplett chronologisch durchgegangen, sondern auch ein bisschen Interesse geleitet sozusagen, wie Nietzsche das vielleicht auch gewollt hätte. Sehr kindlich und spielerisch in dem Aufbau dieses Podcasts hier. Ja, und so könnt ihr hier auch durchstöbern durch unser kleines Archiv. Und ja, Habt hoffentlich viel Spaß dabei. Wie gesagt, schaut auch gerne bei Patreon vorbei. Dort könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr das Projekt schön findet, so schön wie wir es auch finden. Und die Leute, die uns ganz besonders so unterstützen, werden hier immer noch mal erwähnt, dankend. Und in diesem Monat sind das folgende Personen, nämlich Muriel, Mieke, Mehmet, Marc, Josef, Hanna, Eik, Cleo, Clarissa, Andreas und Erik auf der Seite von Patreon. Vielen lieben Dank an euch. Und bei Steady könnt ihr uns auch unterstützen, wenn ihr mögt. Und da machen das auch schon Christian F. und Christian M. Also vielen lieben Dank an euch alle. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald hoffentlich. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.